Blieb, blieb, blieb. Wenn man das jetzt mitschneidet, dann ist das Ende versaut. Wo fliegst du hin? Wird so eine Sendung heute noch getaped? Sag mal, ins. Tapen die sowas noch? Weißt du das? Mach mal aus hier jetzt. Ja doch. Ich muss los. Ich will wissen, ob deine Sendung getaped wird, wie man unter hier Profis im Radio sagt. Oder? Was heißt, oder was heißt denn hier im Radio? Privat dort draußen für private Zwecke. Ja, hier im Radio, da tapen sie, dass sie, weil sie irgendwie aufpassen, dass du da nicht Scheiße redest. So viel können die ja nicht aufpassen. Aber sag mal. Sag mal was. Wir sind mal früher, du weißt doch, ja. Schlager der Woche. Ja. Hat man mit seinem ZK-140T vom Radio gesessen und mitgeschnitten. Und sich geärgert, wenn der Moderator auf den Anfang oder aufs Ende ruft gesprochen hat, weil man come on, feel the noise unbedingt ganz haben wollte. Damals hat er noch rufgesprochen. Gibt's soweit heute auch noch? Nee, wa? Heute ist jetzt nur noch so fies im Internet hier eine Anregung entgegennehmen und im Internet dann die Musik runterladen, oder? Was ist denn ein Kugelschreiber? Ja, es gibt doch Leute, die können da schreiben, André. Ja, du brauchst gleich drei, oder? Zum Beispiel mein Gast, ja. Aber den verrate ich jetzt noch nicht, oder? Soll ich dir mal jetzt schon von den Waffen nicht verraten? Es gibt auch Leute, die klauen Kugelschreiber, wo sie sie kriegen können. Und es gibt auch Orte, wo Kugelschreiber geklaut aber werden können. Es gibt aber echt so ein paar, oder? Hast du das letzte Mal einen Kugelschreiber gekauft? Abgesehen davon, dass du keinen brauchst. Ich will nicht an einen Kugelschreiber, so verübrigt sich das. Ach, wieso du denn? Diese inline-zarten, ausfließenden. Weil er deinen Tintenkiller versagt, oder was? Wenn du mit Kugelschreiber geschrieben hast. Wahrscheinlich deutlich an dem Wort Kugel stört ihn der Schreiber. Kugel. Na hör doch, nee, Tintenkiller war ja nach meiner Zeit. Könnten wir nicht mal die Nachrichten machen? Jetzt hältst du mal die Klappe. Das war, oder? Hast du nicht in der Schule noch einen Tintenkiller gehabt oder wenigstens vom Tintenkiller geträumt? Eigentlich müsste der Hessen schon, ne? Na ja, ja oder nein? Jetzt, na siehst du, ihr habt oder geträumt. Sowohl die aus dem Osten als auch die aus dem Westen. Ihr habt oder ihr träumt, Tintenkiller. Tintenkiller geträumt? Ich hab nie mehr. Nee, von dem Tintenkiller geträumt. Also du hast Tintenkiller. Hast du davon geträumt, irgendwann mal einen Tintenkiller zu haben? Ja. Oder hast du ihn gehabt? Er hat ihn gehabt. Welche Macke hätte ich danach haben müssen, um von einem Tintenkiller zu träumen? Wenn man keinen Tintenkiller hat, dann freut man sich vielleicht darüber. Du hast einen Tintenkiller gehabt? Ja. Ja, wollte ich ja nur wissen. Warum sagst du dann, wir stammen aus verschiedenen Generationen? Wo denn? Was? Ihr habt's im Intershop. Mann. Na, sag doch. Es gab doch keine Intershops. Das ist doch ein Gerücht. Mensch, Peter, jetzt halt doch mal. Ich glaube, die Sendung hier kommt hier wieder völlig außer Ruder. Ich habe mein letztes Blatt Papier gefaltet und jetzt ich bin bereit. Du sollst sie nicht falten. Warum faltest du die? Ja, aber es sieht aus wie ein nicht verschriebenes Buch. Warum faltest du die denn? Ja, weil ich das irgendwie, ich möchte, dass die Leute das ist ja, wir sind ja quasi noch Backstage. Auf der ersten Seite sollen die das in, und dann in Glatte? In Kladde. Mit TD. So. Sag mal, das heißt doch Akronym, oder? So ein Gedicht. Und ich habe jetzt, nee, wirklich. Wo jede Zeile, wenn man die Zeilen anfängt, also runterliest, wieder ein Wort ergeben. Ja. Habe ich vorhin so kühn behauptet? Ja, wie heißt es? Anastasia heißt das. Das ist die russische Variante der Lyrik. So. Als wo ist mein Tintenkiller? Ich habe ja neulich einen Tintenkiller gebockt, André. Den hätte ich gerne zusammen. Können wir das nicht zusammen machen? Ja, na klar, stimmt das nicht. Ja, stimmt nicht. Aber wie ist ja der erste Anruf? Ah! Ich muss ja den Computer wieder anstellen. Genau, mach mal erstmal hier deinen. Nee. Aber du siehst wirklich wunderbar aus. Also ein bisschen toller Typ. Also ich meine, im Radio sieht man das ja nicht. Man sieht auch nicht ganz durch. Ah, scheiße, jetzt habe ich hier Scheiße gemacht. So, jetzt fangen wir an. Mit Kuttner. Ja, es soll ja so Radio geben, wo man dann die Bilder sieht. Also wie die da im Studio sitzen. Nee. Das soll man ja angeblich sehen. Ja, passiert ja hier teilweise auch. Teilweise, wann denn? Naja, ein Antrag jetzt, oder was? Kannst du jetzt nicht überprüfen, aber das ist so. Guten Morgen. Peter, jetzt hast du echt den Anfang versaut. Jetzt ist im Grunde die ganze Sache. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich dich liebe, aber darum geht's ja nicht, ne? Jetzt. Wir lieben die Menschen am Radiogerät. Darum geht's da jetzt ja nicht. Nein, wir lieben die Menschen am Radiogerät. Die Hörer draußen, meinst du? Ja, was, egal was die für ein. Jetzt hör doch mal auf, wir müssen erstmal mit der Sendung anfangen. Die können ja auch mitten im Bus sitzen. Die Sendung hat doch noch ja nicht angefangen. Ach so. Hier sind aber schon Leute, die offensichtlich, die jetzt deine zarte Stimme gehört haben und denken, oh Mann, den kenne ich doch vom letzten Jahr. Ja. Das ist doch der tolle Peter Wawacinek. Das machen jetzt wir ja nur einmal im Jahr. Bestimmt ein schönes Gedicht schreiben wird. Ja, die jetzt. Das war jetzt alles noch Backstage, Proberaum. jetzt marschieren die Gladiatoren ein, wir fangen jetzt mit der Sendung an und das heißt, ich mach erstmal dein Mikrofon zu. Ah! Siehst du, genau. Geht jetzt nicht stimmt zu. Hier alles ja nicht. Na doch, geht schon ich zu. Ich gerne zu, ich jetzt muss, zu. Ich muss bloß mal, jetzt also, zu. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Fist of Fury war der Soundtrack zu einem, wie man unschwer hören konnte, also jetzt vielleicht nicht ganz so spezifisch, aber zu einem Bruce Lee-Film. So, heute ist der letzte Sprechfunk in diesem Jahr, der letzte Sprechfunk vor Weihnachten. Und das ist eben der Unterschied, daran merkt man dann eben immer, dass man nicht mehr 16 ist. Tippt dann so Sachen, die alle, also oder die allermeisten Sachen, die passieren, macht man nicht mehr zum ersten Mal. Als 16-Jähriger ist man noch so auf Entdeckungsreise, ist alle zum ersten Mal, der erste Zungenkuss, der erste Liebeskummer, die erste Dings, zum ersten Mal im Flugzeug gesessen und sowas, alles zum ersten Mal. Als alter Sack, der ich ja dann durchaus bin, ist man eben an dem Punkt angelangt, wo alle 5, 6, 10, 20, 180 Mal die Sendung seit 12 Jahren und so macht. Ich freue mich nichtsdestotrotz, inzwischen ist es dann Tradition, ist un-16-jährige Tradition geworden, zur letzten Weihnachtssendung hier immer nochmal einen Dienstleisten, ein poetischer Dienstleistungssprechfunk, ja, möchte ich sagen, als Gast Peter Wawrzynek. Halleluja. Von mir liebevoll, Freunde. Nur wenn das Mikrofon zu ist, ihr nannt, ansonsten Peter, oder? Nö. Kann man sagen, aber es ist ja auch. Kann man sagen? Ja, man könnte es so, so und so. Da sage ich jetzt nicht, also außer wenn es rausrutscht. Also ich bin jetzt erstmal nur eine Dienstleistungs- Installation. Zwei Sachen auszeichnen. Erstens ist er ein, ich sage mal, Freund ja, von mir, alter Bekannter, uralter Bekannter. Ich meine, der Sven Hannewald hat darüber hinaus auch aufgegeben. Ein von mir hochgeschätzter und bemerkenswerter... Nicht weiter kommentieren. Autor? Literat? Sag mal, wie viele Bücher hast du eigentlich geschrieben? Mm-mm. 10, 12? Ja, 10. 10? Ja, statt 12. Genau, you know, kann man aber Amazon nachgucken. Wawerzinek, Peter, Wawerzinek. Ja, wie jetzt? Aber ich bin und bereit, darüber hinaus, also, ein begnadeter, sag mal, ein Lyrikband ist eigentlich in deinem Oeuvre. Ja, auch kein Kinderbuch. In deinem Oeuvre nicht dabei. Nein. Aber nichtsdestotrotz bist du dann in aller Ernsthaftigkeit und wenn hier junge Germanistikstudentinnen sein sollten, dann würde ich die doch bitten, sagen wir mal so gegen 11:30, also in der Mitte der Sendung, anrufen und sagen, so. Oh, das sind doch Texte von hoher poetischer Qualität. Nein, wirklich begnadeter Stehgreifrichter. Und die Spielregeln der heutigen Sendung für die 16-Jährigen, die das jetzt zum allerersten Mal hören, bestehen darin, wer noch einen lieben Menschen hat, für den er kein Weihnachtsgeschenk hat, bei dem er aber davon ausgehen kann, dass der sich über ein extra für ihn angefertigtes, handgeschriebenes Gedicht aus der Hand des Autors freuen würde, der kann dann hier anrufen, müsste freilich so ein paar Angaben machen, wovon das Gedicht handeln soll und der hätte dann das Glück, dass du ihm... Der hat immer Chancen, also ich reagiere auf jeden. Hier ein Gedicht schreibst, was dann weiter zu verschenken wäre. Ja. Das hier ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also ich will nochmal klar machen. Heute sollen Leute anrufen, die gerne ein... extra verfasstes, handgeschriebenes Gedicht an jemanden verschenken wollten, der Gedichte zu schätzen weiß. Darf ich mal unterbrechen? Warte mal, wir wollen es nicht vormachen, das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Bevölkerung, nee, die jetzt mit Gedichten was anfangen kann, sondern das ist wahrscheinlich nur eine relativ kleine Gruppe, aber nicht, oder die man an Gedichte ranführen will. Ist wahrscheinlich nur eine relativ kleine Gruppe, aber die können gerne hier anrufen und müssten dann erstens natürlich ihren Namen sagen, wir quatschen mal so ein bisschen und wahrscheinlich, was brauchst du denn jetzt, um so ein Gedicht zu schreiben? Einfach nur Zeit, ein, zwei Titel. Ja, aber nee, nicht nur Zeit, nee, sondern so an, nein, an Markierungen. Also, nein, ich würde dir gerne sagen, also wenn jetzt jemand sagen würde, meine Freundin heißt Claudia ja, und vorne soll C stehen, L, A, U, U und so weiter. Ein sogenanntes Akronymgedicht, ja, ja, ja, oder? Und dann soll irgendwie noch ein Hinweis, Claudia, geh nicht so oft raus, weil du hast es zu Hause schön oder irgend sowas. Es muss eine, was soll ich sagen? Man könnte auch so atmosphärische Sachen sagen, oder? Jo. Also es soll, wenn man das Gedicht liest, soll so eine Spätsommer, Frühmorgensstimmung in einem entstehen. Und es soll auch vor allen Dingen sein, dass das irgendwie auch der Notnagel ist, also der allerletzte Versuch, noch irgendwas, oder besser gesagt, ich möchte brillieren. Ich möchte mich vorstellen. Darum jetzt nicht, das behalte für dich. Das ist jedem klar, wer sich erstmal ins Radio begibt, der will natürlich nur auf die Kacke hauen, will on stage sein, will Dufte gefunden und geliebt werden, möchte erreichen, dass BHs nach ihm geworfen werden. Darüber redet man aber nicht, sondern man gibt sich ganz sachlich als konzentrierter Dichter. Ja, aber ich als konzentrierter Mensch, ich bin bereit, ich möchte den ersten, die erste. Du willst, du, also du. Ich bin heute sowas du von bist bereit. Schon, oder kannst du denn auch reimen? Ja. Lass ich das hinten alle rein. Zum Beispiel reime auch nur Gegenreime. Also ich mache Stabreim, Gegenreim, so alles das, was gemacht werden muss. Ja, man könnte jetzt auch so eine Form vornehmen und sagen, Reimschema soll sein A, B, A, B, ja. B, C, ja. B, C, D, D oder so. Alles. Echt? Ja. Jetzt gib nicht an. Doch. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier den ersten. Hallo, wer bist denn du? Landsmann. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Pola. Wer? Pola. Pola? Ja, alles klar heute? Ja, ich wollte nur mal nochmal zurückfragen. Hast du jetzt die letzten 10 Minuten zugehört? Ja, immer. Weißt du, worum es geht? Ja, ums Gedichte schreiben. Gott sei Dank. Ja, nicht so an sich ums Gedichte schreiben, sondern du könntest dir jetzt bei Peter Wawerzinek ein Gedicht bestellen? Nee, Ja, du, doch! Dann hast du doch nicht zugehört. Sag mal, doch, du bist 16, ich, oder? Ich weiß schon was. Was denn? Also an meinen Freund, den Landsmann. Das ist der, der hier in seinem Zimmer gecampt hat. Also, du warte doch mal. Für den willst du ein Gedicht haben, oder was? Ja, genau. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Dem willst du dir zu Weihnachten schenken? Ja, ganz sicher. 100%. Kann der denn lesen? Aber immer. Und du meinst, er hat auch wirklich Interesse an Gedichten? Ja. Naja, gut. Dann, Peter, du musst jetzt aber auch Fragen stellen. Naja, gut. Aber warte mal, wie heißt du überhaupt, junger Mensch? Ich heiße Pola. Ach so, genau, Pola. Pola habe ich auch aufgeschrieben. Schon richtig. Pola, für wen ist das Gedicht? Für meinen Freund Landsmann. Das ist ein Kumpel von dir. Wie alt bist du, Pola? Ich bin 15. 15? Ja. Na, das ist doch ein Spitzenalter. Ja, immer. Oder? Alle ja. Zum ersten Mal. Dude, für deinen Freund Landsmann? Ja. Der heißt Landsmann? Nee, das ist, den nennen wir halt so, weil das ist ich, der weiß Bär, ich, hat ich, Haare glaube. Auf der Brust. Und der Muckis. Der hat schon Haare auf der Brust? Ja. Oh Mann, ey, da ist ja schon echt viel weiter, als ihr noch seid, oder? Kennst du ihn nicht mehr? Der hat neulich auch angerufen hier. Nee. Der hat in seinem Zimmer gekämpft. Er hat jetzt keine Bleibe mehr, weil du gesagt hast, dass er ein Feuer machen soll. Ach so, echt? Ja. Mann, ich erzähle ja auch manchmal Sachen und staune ja dann doch immer wieder, dass sie auch so brav ausgeführt werden. Ja, ja, so kann's kommen, ne? Naja, so kann's kommen, so ist das Leben eben. Ja, ja. Gut, für den willst du jetzt ein Gedicht haben. Ja. Kannst du denn jetzt vielleicht zum Landsmann noch was sagen oder zu deiner Vorstellung von dem Gedicht? Was für ein Gedicht sollte denn das ungefähr sein? Das soll ein Gedicht über die Gans Auguste sein. Mama mia. Weihnachtsgans Auguste. Ja, ja, das könnte ich ja sofort losschreiben, da brauche ich ja gar keine. Kannst du sofort? Ja, das habe ich ja, ja. Drin. Ach, also soll jetzt wahrscheinlich aber auch jetzt nicht Friedrich so. Friedrich Wolf. Sag mal, warte mal, Pola, kennst du denn eigentlich ein Gedicht? Ich finde, vielleicht sollten wir mal noch als Versperrung einführen, jeder, der ein Gedicht haben will, soll wenigstens eins vortragen, oder? Ja, sollte man auch gemacht. Gut, dann muss ich mal nachdenken, ne? Ja, das ist übrigens, ey, das ist sowieso ein guter Rat, was die Sendung betrifft. Vorher mal kurz nachdenken, ist ja nicht so schlecht. Ja, ja. Ja? Mhm. Wisst ihr, heute mache ich mir Gedanken und kein Abendbrot. Ah, ich hab eins. Na los. Aus meiner frühesten Jugend. Ja. Oh, nee, echt? Ja. Lieber guter... Nein, Baby. Da müssen wir jetzt einschreiten. Das ist da auch, müssen wir, oder? Es hätte ja auch sowas sein können wie, ich hasse die Welt und ich mag das nicht mehr. Ich hätte jetzt auch den Erlkönig nehmen können, aber... Dann mach den Erlkönig. Nee, lass mal. Nee, kannst du nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. Den Zettel verbummeln. Den Eindruck hab ich allerdings den Zettel... Wollen wir nicht lieber eine Musik machen? Ich mach mal weiter hier. Also ja? Weihnachtsgans Auguste, also ich meine, die Präambel war doch so, dass wenn du jetzt sagen würdest, da liegt der Landsmann auf meiner Couch und zu Weihnachten möchte ich ihn überraschen. Ja. Das soll er gar nicht vermuten, dass ich sowas zustande bringe. Aber da kannst du nicht Weihnachtsgans, also das geht ja gar nicht. Weihnachtsgans Auguste, weigerst du dich quasi nur dich zu schweigen? Wie kannst du ruhig sagen? Ich weiß doch gar nicht, wo die rumfliegt. Also ich weiß doch gar nicht, wo ich die ist. Ich frage nur. Willst du tendenziell eher nicht, Peter? Weihnachtsgans Auguste. Nein, ich frag dich. Nee, du bist ja der Dichter. Oh. Als Dichter kann Telefonat auch immer was sagen. Kann und muss man eingebildet sein. Soll ich denn so machen? Also ich hab gar keine Lust. Also ich will die Weihnachtsgans Auguste. Hundertprozentig. Wenn es nicht geht, dann... Okay, eine Musik und ich mach's dir. Eine Musik? Für den Landsmann. Na, dann mache ich vorher noch ein kurzes anderes Gedicht und dann kommt eine wunderbare Musik, es wird in der. Wunderbar. Es wird gut, ich zieh mal deinen Links schon. Du schreibst jetzt. Jetzt, wie wild. Genau. Jetzt hier kommt noch eine wunderbare Musik. Vorher noch ein kleines Gedicht, was sich vermutlich eher reimt, von Eugen Roth. Bei dem fangen die Gedichte immer an, ein Mensch. Und dann kann man Peter Babacinek singen hören im Zusammenhang mit so einer Art Hör-CD, einer Hörspiel-CD, auf der dann noch 2 oder 3 Songs drauf sind. Und da singt er dann, unser Dichter, nicht ganz dicht ist er, der Dichter, Mitternacht heißt der Song, Mitternacht Part 2. Erstmal hier, du bist jetzt erstmal, du wartest schön, oder Pola? Ja, mach ich. Und hier erstmal Eugen Roth und dann singt Babacinek. Mensch und Unmensch. Wer tiefer nachdenkt, der erkennt. Menschsein ist fast schon Patient. doch sind wohl aus demselben Grund Unmenschen durchwegs kerngesund. Singing Peter Babacinek? Ja. Ist das? Du bist fertig mit deinem? Ja. Echt? Pola? Ja. Das also Licht ist fertig. Pola, pass auf, aber es ist irgendwie so richtig, okay. Also das, was Augusta immer wusste, das ist immer mit Wusste und Augusta und es ist ein sehr, sehr einfacher Text, aber es jetzt, ist... Peter, ist er auf dich zu entschuldigen? Jetzt mach mal. Es ist ein Elfmeter, den du man auf den Mittelpunkt zuschießt. Komm, jetzt mach mal hier. Lieber Freund Pola, jetzt nicht so forsch, sondern eher ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Nee, du hörst dir das jetzt an und dann wirst du es wunderbar finden. Einverstanden? Hallo? Also, da, wo sie keine Federn abzuledern wusste, sind sie nicht mehr da. Ja, ja, ja, ja. Weil da, wo Federn waren, sind höchstens als Zeichen für, was sie immer wusste, Federleichen, wieder Federn da. Oder, wenn man es genau soll beschreiben, hätte sie befedert sollen bleiben und desto drum läuft sie als ganz unnatürliches Strichleib Federhaut wie unter ihrem Namen rum. Rum, rum. Super, oder? Das war wunderschön. Pola! Ja. Aber da ist ja die Mann, du bist tief beeindruckt. Ja, das war. Der atmet schon ganz schwer. Pola, ich setze dich auf die Warteschleife, dann nimmt draußen Mario deine Adresse an und dann geht morgen früh das Gedicht, handgeschrieben von Peter Wawrzynek, an dich raus und du kannst es dann deinem Landsmann schenken. Also ich wollte noch was sagen. Also bei der geilen Mucke, die du immer spielst, da ist mir doch gleich was eingefallen. Da bin ich ein bisschen poetisch geworden. Und da ist mir was von Busch eingefallen. Na was denn? Kennst du den? Na was denn? 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Nee, so was nicht. Na was denn dann? Hier, von Herr und Frau Knopp. Ermahnung und Winke. Das zieht aber ganz schön lang, muss ich sagen. Ach so, nee, dann mach mal die ersten 8 Zeilen. Gut. Oh, wie lieblich. Oh, wie schicklich. Sozusagen herzerquicklich. Es ist doch so eine Gegend, wenn 2 Leute, die vermögend, außerdem mit sich zufrieden, aber von Geschlecht verschieden, wenn nun diese, sag ich, ihre dazu nötigen Papiere, sowie auch die Haushaltssachen, endlich mal in Ordnung machen. Na super! Das geht noch weiter. Ja, nee, ich habe ja gesagt, 8 Zeilen, die sind jetzt rum. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, bitte. Und dass du dann zum Schluss ja noch ein Gedicht hingekriegt, das ist großartig. Ich setze dich jetzt auf die Warteschleife, du sagst da deine Adresse durch. Gut. Okay. So, dann nehmen wir schon mal den nächsten, oder? Peter? Können wir mal kurz ein Gespräch führen, weil dann kommen ja die Nachrichten und so weit. Hallo, wer bist denn du? Moin Kuttner, hier ist wieder Alex. Moin Alex. Na, wie jetzt dir? Ja, prima. Na, das ist doch was. Ja, genau. Jetzt erstmal letzte Sendung und dann ist Weihnachten angesagt. Ja, so, Weihnachten ist ja jetzt eben genau die Herausforderung. Du würdest jetzt auch gerne ein Gedicht... Ja, aber ein ganz schönes. ...haben. Für wen denn? Für meinen Freund Jan Atürlich. Sag mal, aber meinst du denn, dass der Gedichte zu schätzen weiß? Na, selbstverständlich weiß ich das. Wir sind selber sehr poetisch. Ehrlich? Ja. Sei vorsichtig, hier sitzt ein Profi-Dichter. Ja, um welche Uhrzeit? Um welche Uhrzeit? Wie, um welche Uhrzeit? Na, wann seid ihr poetisch? Sein? Na, gibt immer, das so, wenn wir Probe haben. Das ist ganz kann man das jetzt machen? Ja. Hm? Also dann los jetzt, aber Informationen. Heute. Na, dann mal, du bist aber auch nüchtern. Möchtest du denn jetzt gewissermaßen die zu bedichten denn überhaupt gar nicht kennenlernen, Peter? Doch, ich bin sehr interessiert, aber ich möchte... Nein, du klingst überhaupt nicht interessiert. Du klingst wie ein Stachanow-Arbeiter der Poesie. Ach so. Wie jemand, der an der Poesie Drechselmann, der Adolf Hennecke des Dichtens, der an der Poesie Drehmaschine steht und nur sagt, jetzt aber den nächsten Rohling hier eingespannt und weitergemacht. Die Schicht muss übererfüllt werden. Ja, die Norm. Genau. Naja, mit so jemandem hast du es hier zu tun. Aber jetzt, so, für Jan natürlich wird es jetzt ein Gedicht. Ja. Ja, jetzt du musst aber noch ein bisschen Material liefern, ein bisschen futtern, ein bisschen ein paar Stichworte, eine Stimmung, genau darum eine Fragestellung, also, vielleicht noch eine, sagen wir mal, das kann ja auch in so einem Merksatz enden. Nein, nein, also ich würde mal so ein paar Stichworte... Lieber Jan natürlich, du bist so sehr possierlich, könnte ja das Ende sein sollen. Ja, aber da müsste schon so ein paar Sachen wie, also... Frau Peterson muss da drin vorkommen. Frau Peterson? Ja, sehr Frau, schön. Wer ist denn Frau Peterson? Genau, das aber so was. Eine Französischlehrerin. Siehste. Kommt aus Moldawien. Nicht schlecht, oder? Das ist doch was, oder? Sag mal, ich habe ja heute hier sowieso meine Lieblingsmusiken mitgebracht, wenn du gerade Französisch... Hast du auch den Lonely Skinhead Song mal wieder? Ja! Na, den spielen wir nach... Der muss kommen. Den spiele ich nachher nochmal irgendwann so zwischendurch. Aber weil du jetzt gesagt hast, deine Französischlehrerin, dachte ich, vielleicht machen wir, spielen wir mal Ça plan moi pour moi. Genau. Den kenne ich ja von früher, da war ich ja noch in der Babywiege. Ja, so alte Musik ist es teilweise, die hier gespielt wird. So, brauchst du denn noch... Tendenzen. Peter, brauchst du denn noch irgendwie Stichworte? Tendenzen, wohin geht's, soll es gehen? Also soll das jetzt eine Warnung sein oder irgendwas? Na, also vielleicht so über, also ein Gedicht, so dass Frau Peterson verreist. So, oh, und wohin? Ja, Negeresien oder sowas. Oh, nee. Das ist Negeresien, genau. Negeresien. Und das ist jetzt alles für Jan natürlich. Das ist für Jan natürlich. Und der kann liegen bleiben, der kriegt das alles pur. Aber für den ist es, Peter. Ja, das ist Peter, also, das hast du schon mitgekriegt. Jo. Ich suche hier bloß gerade noch immer Ça plan pour moi. Aber wenn ich nehme eben Poupée de Cire, Poupée de Sang. Das geht ja auch. Das wäre doch auch was, oder? Das ist doch auch eine prima Musik, oder? Ja, aber ich kick mal hier noch. Wobei, ich habe ja heute auch so prima psychedelische japanische Beatband aus den 60ern. Hast du auch deine Schlüppergummiband? Die heißen ist? The Mops. Ja, die Schlüppergummiband ist auch da. Du, Kunal, du hast uns ja gesagt, wir sollen das mal probieren. Ja, ihr sollt mal eine Schlüppergummiband gründen und die ganze Smells Like Teen Spirit Nirvana-Dings aufnehmen. Nevermind, genau. Ja, na, aber wir haben das so probiert, aber wir haben das noch nicht so hinbekommen. Ja, da muss man üben, da muss man üben. Das hat noch nicht so geklungen. Also. Ja, nee, das ist klar. Der hebt sich nicht so von automatisch und von Ernst Alena. Da muss man üben. Ja, aber wir probieren es ja noch mit Dudelsack. Mit, da habe ich nichts dagegen, Dudelsack und Schlüppergummi. Schlüppergummi, Dudelsack. Einverstanden. So sieht das aus. So, wunderbar. Jetzt habe ich hier Ça plan pour moi gefunden. Jetzt der Dichter dichtet. Und wir gehen rein mit einem kurzen Gedicht von Wilhelm Busch, weil der schon mal eben erwähnt wurde. Und dann Ça plan pour moi. Und dann sind wir bei den Nachrichten angelangt. Na, das ist okay, und du bleibst in der Leitung, wa? Ja, aber. Okay, bis gleich. Als ich in Jugendtagen noch ohne Grübelei, da meinte ich mit Behagen, mein Denken wäre frei. Seitdem habe ich die Stirne oft auf die Hand gestützt und fand, dass im Gehirne ein harter Knoten sitzt. Mein Stolz, der wurde kleiner. Ich merkte mit Verdruss, es kann doch unser einer nur denken, wie er muss. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prend mon whisky quant à moi un peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane. was ich mitgebracht habe. Ach, eine CD. Eine CD? Sag mal, da sind wir ja drauf. Oh, ich auch. Ja, wir alle. Wo hast du hier denn her? Aus dem RBB-Shop. An der Tankstelle? Nein, am Kaiserdamm. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Fritz präsentiert die erste offizielle Hagedorns-CD der Welt. Und was war das jetzt? 25 Folgen Hagedorns plus unveröffentlichtes Bonusmaterial. Heißen wir nicht auch Hagedorns? Ab jetzt für 7,95 unter fritzkram.de und im RBB-Shop am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist es aber. Sag mal, ich glaube, wir werden zugehört. Du meinst genau jetzt? So sieht's aus. Und im Radio. Fritz von RBB. Die Stimme kam mir nur bekannt vor um 22.37 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Der Streit um die sogenannten Optionstickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist beigelegt. Am Abend einigten sich das WM-Organisationskomitee mit dem Verbraucherzentralen. Danach können Fans bis zum 15. April die Option rückgängig machen. Dann bekommen sie ihr Geld samt Gebühren zurück. Die Agrarminister der EU haben ein Weinhandelsabkommen mit den USA gebilligt. Deutschland stimmte dagegen. Mit dem Abkommen wird die Lieferung von sogenannten Kunstweinen aus den USA in die EU erlaubt. So können dem Wein Holzschnitzel beigefügt werden, um den Geschmack zu erzeugen, der sonst nur durch das lange Lagern in Eichenfässern entsteht. In der Nähe von Rom hat es ein schweres Eisenbahnunglück gegeben. Dabei sind mindestens 40 Menschen verletzt worden. Medienberichten zufolge war ein Zug in einer Bahnstation auf einen stehenden Regionalzug aufgefahren. Ein Waggon stürzte bei dem Aufprall um. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Zum Sport. Arminia Bielefeld und der TSV 1860 München haben das Viertelfinale im Fußball-DFB-Pokal erreicht. Die Bielefelder gewannen gegen den Zweitligisten Unterhaching mit 2:0. 1860 München gewann in Freiburg mit 3:1. Im Basketball-Julep-Cup hat Alba Berlin seinen ersten internationalen Erfolg seit mehr als einem Jahr erzielt. Die Albatrosser spielten gegen Akademik Sofia 78:74. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären auswärts gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:0 gewonnen. Wetter. In der Nacht regnet es erst noch ein bisschen weiter. In der zweiten Nachthälfte hört es dann meist auf zu regnen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad. Und morgen ist es wolkig, aber es soll kaum noch regnen. Die Temperaturen steigen auf 1 bis plus 3 Grad. Verkehr. A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam zwischen Niemeck und Brück gibt es Verkehrsbehinderungen durch ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A24 Schwerin Richtung Berliner Ring zwischen Pritzwalk und Wittstock-Dosse ist die Autobahn wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und Landstraße 33 Hönow Richtung Manschnow zwischen Kreuzung Strausberg und Kreuzung Prötzl gab es einen Unfall. Dort ist die Straße komplett gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Wenn die Kindheit fertig wird, nimmt sie die Tischtücher und faltet sie nett zusammen. Maritime Karten für kommende Fortreisen in meinen Augen, die nicht andere Leute Fixsterne oder Fenster sind, sondern Flugbares im Wind, Bewegliches zwischen den beiden starren Polen, die mich einfassen wie ein Links und Rechts. Everybody's got a team. Lights in the air. Die Band war Beatallica, das dürfte der eine oder andere mitgekriegt haben, der ja häufiger diese Sendung hört. Die von mir in diesem Jahr total favorisierte Band, das beste Konzert, das ich in diesem Jahr gesehen habe, war Beatallica im Franz-Club. Aber es war auch das einzige Konzert, auf dem ich überhaupt war. Insofern fällt es nicht so schwer. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das durchaus nicht unrätselhafte Gedicht vor Beatallica stammte von H.C. Artmann, einer der großen Kollegen von Peter Wawrzynek, der heute hier im Studio ist. Heute Sprechfunk Sonderpoesie, Sondersendung quasi. Wie jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren die letzte Sendung vor Weihnachten ist immer Gedichten gewidmet. Ihr könnt hier anrufen bei Peter Wawrzynek, ein Gedicht für irgendjemanden bestellen. Der schafft es dann im Verlauf der Dauer einer Musik in aller Regel, vielleicht manchmal auch zwei Musiken, ein Gedicht für euch zu schreiben, dass ihr dann handgeschrieben und in einer tollen Handschrift, der schreibt total ordentlich, früher hast du immer noch so rumgekrakelt, aber diesmal total professionell, zugeschickt kriegt und dann weiter verschenken könnt. Wir haben jetzt hier noch den Alex in der Leitung. So sieht es aus. Du hast ein Gedicht bestellt für Jan natürlich, in dem Frau Peterson vorkommen sollte. Das sollte Negerisien heißen und Wawrzynek ist jetzt fertig und wird dir nicht zum Vortrag bringen. Ja, lies es jetzt einfach. Genau, du liest es jetzt einfach. Negerisien, in Tunesien bin ich nie gewesen, als Flucht noch war, noch Lust. In Oberschlesien und keine Flucht in Angola, doch, war keiner halt, zu die hört jetzt halt Ski jetzt dazu? Ja, das ist, steht drinne. Das muss gehustet werden. Gut, okay, ach so. Ich kann es ja nochmal anfangen. Ja, dann fang nochmal an. Es muss gehustet werden. Also dann sag da einfach, dass es unbedingt husten. Also, okay. Also, für Jan muss gehustet werden. Husten für Jan. Also, so können wir es auch nennen. Los, ja, weiter. Also nochmal. In Tunesien bin ich nie gewesen, als noch Flucht war. Hust, hust, in Oberschlesien, als noch keine, und Angola doch und so. Jetzt sind wir wieder an der Stelle und knapp eine Woche mit Mutter und Tochter, Tante und Sohn erschien Frau Peterson aus Moldawien und nicht aus Dugistan. Worauf kommt es im Leben an? Wer fragt wie, wen, wann? Was der Notenschlüssel sonst noch vollbringen kann und wie viel Neger es gibt für einen Kuss. Der Rest ist Tirgisis. Bus. Der Rest ist was? Tirgisis Bus. Was ist ein Tirgisis Bus? Na, das ist der Tirgisische Bus, der einzige, der. Der Tirgisische Bus? Ach so. Der da irgendwie durch den. Nicht schlecht, da sehe ich mich ja quasi gleich wieder gezwungen, Beifall einzuspielen. Ach so, oder? Irgendwie, aber Alex, stimme ich da, ja, treffe ich da auf deine. Wunderbares Gedicht. Ja, das bist du jetzt. Wawrzynek, du bist echt eher ganz großen Poet. Und der einzige Stegreif-Poet, den ich überhaupt kenne. Ja. Alex, du kannst dich nicht beschweren, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Noch zugeschickt, ne? Die Licht kriegst du jetzt morgen in die Post raus und ich hoffe, du hast es dann übermorgen und kannst es dann zum Heiligabend dann dem Jan natürlich überreichen. Und kriegt er noch eine DVD-Anlage dazu oder was kriegt er denn jetzt noch dazu? Was er von mir dazu kriegt? Ja, von uns. Von euch? Ja, von uns nicht, von mir nicht. Von dir wolltest du jetzt noch eine Waschmaschine spenden oder was? Kriegt er von dir noch was, Alex? Ja, vielleicht, das kann ich ja nicht so. Also stimmt, der hört ja zu, möglicherweise. Naja, jetzt hat er die dich doch gehört. Wenn du Glück hast, hast du mitgeschnitten, dann kannst du ihm nur eine kleine CD draus machen. Ja, das ist ein Neger, aber das ist ja egal. Jetzt, hör doch mal auf, aber es war doch jetzt prima gelesen außerdem normal, oder? Ja, das war wunderschön, vor allen Dingen mit den Husten, das waren so eine Texte. Alex, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Ja, du könntest aber vielleicht auch mal Danke sagen. Danke, also nicht, ich danke nicht, Ihnen. Ich nicht danke mir, kann aber auch Danke sagen lassen. Also vielleicht hat da jemand, der für ihn Danke sagt. Nee, das sind jetzt alle so Einzelgänger, Steppenwölfe. Hat er keinen Hintergrund, der... Hast du jemanden im Hintergrund, der Danke sagen könnte? Also einen Chor, der Danke schreit? Nee, aber danke ich kann's für meine Arbeitsstelle, danke für einen neuen Tag, danke für alle Dinge, Helde, danke, danke, danke, danke, für jeden Tag, danke, danke, für jeden Tag, danke, und so weiter. Ich liebe dich. Okay, tschüss, Alex. Aber hallo, bis dann. Du wolltest noch Danke sagen. Na, danke, danke, danke. Okay. Siehst du jeder, oder? Mann, die jungen Leute, die müssen echt bei den Ohren genommen werden, dass man ihnen sagt, was sie gehört. Aber das darfst du auch nicht so. Naja, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Conny. Conny? Ja. Du bist eine Studierte. Ja, bin ich. Jetzt sag mal nochmal genau was. also. Ich glaube, da kann ich mich dran erinnern. Dunkel bestimmt. Eine Kafka-Spezialistin. Ja, genau. Oh je, genau. Kafka, die sich bestimmt von Stromfeld... Irgendjemand musste Josef K., wie heißt es, verraten haben? Wie heißt es? Verleumdet haben. Ja, was? Aber jetzt mal ganz privat. Wie findest du das mit dem Wagenbach? Dass der sein ganzes jetzt Haus... Jetzt hör doch mal auf hier. Schabi, jetzt du hier mit deinem blöden Frankfurter Buchmessen-Interner. So, los, komm. Aber ist natürlich auch recht richtig. Immer Kompetenz unter Beweis stellen. Nie, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich dies Jahr für die Frankfurter Buchmesse... Nee, aber Wawrzynek war wieder da. Und haben jetzt irgendwie so diesen ganzen Reich-Ranitzky-Klatsch mitgebracht. Ja. Hör auf. So, sag mal, Conny, wir müssen jetzt mal noch eins vorher klären. Mhm. Ich habe ja hier noch verschiedene, heute muss ja außerdem immer noch Gedichte gespielt werden. Ich habe hier noch verschiedene Gedichte dabei. Ja. Zum Beispiel Artmann. Ja. Cummings, kennst du Cummings? Ja. Dying is fine, but death. Dann Rilke von Oskar Werner gelesen. Mhm. Dann, was habe ich noch? Na, dann habe ich irgendwie hier oder jede Menge. Lotte Lenia liest alles. Oder, ah, den kennst du nicht, wa? Matthias Bader-Holst, ein alter Kumpel von uns, habe ich auch dabei. All die toten Albanier, meine Surfbretts. Ja, ich würde Matthias Bader-Holst nehmen, weil... Den habe ich ja schon jahrelang nicht mehr gehört. Ja, im Führerhauptquartier suchen die Schmetterlinge das Klo. Ja. So Sachen. Würdest du gerne sowas hören? Klingt schon mal interessant, ja. Ist ansonsten echt super Texte, sind super Texte. Also ich mag dich jetzt schon, Conny. Also. Ansonsten für Lotte Lehn, ja. Könntest du natürlich auch HCA machen. Naja, Bader können wir auch extra machen noch, oder? Ja. Bader machen wir nochmal richtig extra, die weißt du nicht zu schätzen. Was denn, Lotte Lehn? Doch, ich weiß es zu schätzen, nur ich würde es dann ganz gerne halt am Radio direkt mithören. Das klingt, also hört man besser. Kannst du ja dann machen. Was ach so, denn jetzt? Stimmt. Ja. Ach, ja, weiß nicht. Ja, dann machen wir Bader. Dann lieber Bader, weil da habe ich ja jetzt schon eine kurze Geschmacks- genau. Dings bekommen. Riechen, siechen, Susi knipsen. So Texte sind das. So, was machen wir jetzt davon? Peter, zwischen bunt und bestialisch. Mit der letzten Kraft einer Diva. Im Führerhauptquartier suchen die Schmetterlinge das Klo. Smarter Schlaf auf deinen Lockenwicklern. Den. Echt? Ja. Nicht also, aber so griffig ist er im Führerhauptquartier, so nicht mehr ins Klo, doch, oder? Ja. Den nehmen wir. Gut, dann machen wir das für Bernd Eichinger. Den machen wir jetzt. Stimmt. Und Bruno Ganz, oder? Ja, für die alle. Die größte lebende Hitlerpfeife. Ja. Dafür machen wir Matthias Bader-Holz im Führerhauptquartier, so die Schmetterlinge des Klo, eine passende Musik dazu. Und Conny, du willst jetzt, für wen willst du denn jetzt ein Gedicht haben? Ja, und ich habe einen Stift dabei. Ja, also ganz. Also Conny, ich meine, du bist Germanistikstudentin. Wenn du nicht blöde bist, kannst du sagen, für mich? Ich bin Autografensammler, ich habe schon ein Autogramm von Heiner Müller und von Frank Schöbel. Nee, so auf dem Level. Also das Problem ist, fehlt mir noch in der Sammlung. Nee, der Punkt ist, ich habe halt tatsächlich für meine Mutter noch kein Geschenk, weil ich einfach keine Zeit habe. Jetzt. Sag mal, hast du denn wenigstens mal ein Buch von Peter gelesen? Nee, leider den kenne ich überhaupt gar noch, nicht. Ja, leider. Oh, das ist eine Schande, oder? Das ist, ich gebe dir recht, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass soll ich dir eins empfehlen? Ich habe ja ein Lieblingsbuch, ja, was jetzt gewissermaßen das auch am leichtesten zu gutierende vielleicht ist. Nix ist ja auch echt ein Lieblingsbuch von mir, gibt's aber wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr. Absolut nicht. Das Kind, das ich war. Ja. Das ist echt, das geht so zu Herzen. Ein praller Sack schöner Sätze. Ja. Aus dem, was der an schönen Sätzen auf einer Seite hat, machen andere in 400 Seiten Roman. Ja. Genau. Dann musst du nicht ja sagen, das klingt jetzt ein bisschen eitel und ein bisschen selbstmäßig. Ich will ja für die Mutter. Das reicht, wenn ich hier lobe. Kann du jetzt nicht für deine Mutter. Ja, das also halt ist halt einfach... Sag mal, aber du studierst doch halt gerne, kannst du nicht selber ein paar Gedichte schreiben? Ich wende mich mal ganz kurz, ja, dann sage ich auch gleich, warum das sein muss. Weil ich halt eben dadurch, dass ich die ganze Zeit an meiner Magisterarbeit sitze, habe ich halt wirklich für gar nichts anderes Zeit. Und das würde ich auch ganz gerne, dass das halt irgendwie mit in dem Gedicht halt drin vorkommt, beziehungsweise dass halt irgendwie, auch sie ist ja ganz froh, wenn ich denn endlich mal fertig werde. Und dass das halt irgendwie so dieser Zukunftsausblick und so da irgendwie mit drin ist. Ja, ich meine, wie hast du... Hast du sowas Optimistisches, Peter? Nee, wir sind jung, die Welt ist offen, ohne schöne, weite Welt. Irgendwie sowas. Und unser Lied, die Ländergrenzen überfliegt, Freundschaft siegt, Freundschaft siegt, soweit. Ich möchte immer wissen, was hat sie der Mutter dauernd gesagt? Aber du hast doch eine Westmutter, oder? Nein, du da nicht, okay. Conny. Nee, wie kommst du da? Du hast eine Ostmutter? Nee, ich habe eine Ostmutter, gut. Na klar. Naja, wollte ich nur fragen. Ja. So. Peter, reicht dir denn das jetzt? Das also kann doch nicht reichen. Also da gar nicht ist das. Das reicht gerade mal für zwei Zeilen, oder? Conny, du musst ihn jetzt füttern. Conny hat gar nichts gesagt. Bitte, ich habe jetzt kaum was verstanden. Ich halte mich raus. Du hast auf jeden Fall quasi noch nichts gesagt. Du also musst ihn jetzt füttern. Conny, für deine Mutter sehe ich ja ein, aber was willst du ihr sagen? Ja, du hast das und das nicht mehr geschafft und das ist nicht gelaufen. Ach so, nee, also erstmal halt eben, ja, nein, Quatsch, nichts in Ordnung. Also eigentlich ist alles in Ordnung, nur dass ich es halt nicht geschafft habe, mich um Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Also mich um, also es ist halt... zeitlich halt eben nur die Magisterarbeit jetzt seit 4 Monaten ist. Ja, das ist jetzt der Hintergrund. Also du brauchst jetzt, du musst nicht begründen, dass du ein Gedicht brauchst, davon gehen wir jetzt mal aus. Nein, aber du musst jetzt nur sagen, was im Gedicht auftauchen soll. Reizworte, eine Atmosphäre, eine Richtung. Also letztendlich fände ich schon cool, wenn in dem Gedicht vorkommt, warum ich das Gedicht brauche. Oh, also so autoreferenziell, merkst du? Ja, okay. Peter, so totale Selbstbezüglichkeit. So, ja, Conny, für meine Mutter. Dieser Satz hat 15 Buchstaben zum Beispiel. Also soweit. Ja, und dann stimmt, wenn man dann zählt man durch und merkt, stimmt nicht. Stimmt der Satz oder? Na, aber also, naja. Und es kann auch irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, also man muss dazu, also das Thema, worüber ich schreibe, hängt ja ganz eng mit Einsamkeit zusammen. Und Einsamkeit hat viele Namen. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. Wie heißen denn deine Einsamkeit mit dem Vornamen? Na. Rolf, Lutz, Bernhard. Josef K. Landvermesser K. und Josef? Karl Rossmann. Ach Gott. Das ist ja sehr einsam. Vielleicht solltest du vorher. Und wenn du fertig bist, suchst du ja einen Job in der Versicherungswirtschaft, oder? So ungefähr. Ja. Oder irgendwo als Kellnerin. Genau. Peter, reicht das? Ja, ich gehe jetzt noch ganz. Und du hast jetzt hier, Conny, du hast ja gemerkt, du kannst ja dazulegen, das Kind, das ich war. Ja. Das Hallo? Kind ich hab's mir aufgeschrieben. Genau. Ja. Das würde sich anbieten, das dann im Doppelpack zu überreichen. Ah, okay. Ja, das muss ich mal sehen, ob ich das noch schaffe. Ich bin jetzt. Weil das natürlich hier so handgeschrieben, so ein Gedicht, da denkt sie, Mann, ey, das ist ja so total selbstgemacht. Vielleicht weiß deine Mutter das gar nicht zu schätzen. Ich frage mich dann schon noch ein. Ja, so. Gut, okay. Ja, ja. Peter, du bist jetzt fertig? Vielleicht lernst du noch irgendwie Akkordeon oder irgend sowas, dass du es selber spielen kannst. Also so, ich würde sagen, dieses Gedicht wird so sein. Oh, das klingt aber sehr lebendig. Klingt auf jeden Fall. Ja. Du bist jetzt in Dichterlaune. Ja, klar. Jetzt, ja? Aber du kannst jetzt losmachen. Eine Mutters Hände oder was soll man da denken? Also ich mach schon was draus. Ja? Ja. Okay, also du kannst... Gegen die Einsamkeit für die Conny, du wartest ab hier einen Moment. Ja, na klar. Ja, und hörst schön, jetzt du kannst, ich mach dein Mikro dazu, du kannst jetzt schön Radio hören. Matthias Baderholz, die Schmetterlinge suchen im Führerhauptquartier das Klo und danach noch eine kurze Lieblingsmusik ran und dann dürfte die Sicht fertig sein. Okay, bis gleich. Ja. Im Führerhauptquartier suchen Schmetterlinge das Klo. Entgegen dem Wunsch miteinander zu schlafen, einigen wir uns auf das Nichts. Liebe, sag bloß nicht, das hättest du vergessen. Sag bloß nicht, das würde sich ändern. Sag bloß nicht, dass du mehr willst. Vereinen verzweien, abfüllen. Ich wüsste nicht, wozu. In uns stürzt das Universum, die Uni, der Blockwart. Das Meer in uns, wie Faustan und Amsel, rauscht unverdreckt. Unsere Seelen waren Wasserboiler, Thronfolterer, Tripper voll Entsagung. Wir sind ein Paar, wir sind umsonst. Wir sind Gesang und Strang, Stucker und Sein, unbeteiligt am Ausfluss des Schaffens. Mutterbrust und Kernkraft verfälschen unseren Inzest. Die Eier sind hart, der Kaffee kalt, die Jagd beginnt um Mitternacht. Eine drahtlose Mätresse, ein rasierter Zuhälter, schlürfen vom Saft der Sippe, flüstern und schmachten, leuchten im Schlauchboot, Paarung. Wer ich das weiß, es steht auf jeder Verbotstafel, es gilt jedem Gott, es ist Gesetz. Du wirst es übertreten, es war vor dir, es ist nach dir. Du kannst dich nicht einmal unterwerfen. Schließ das Fenster, die Jagd beginnt um Mitternacht. Wir sind happy. Christus hat Ausgang. Er darf Druck ausüben, Fotos machen lassen von seiner Unschuld. Ein Glas Hohnsteiner austrinken. Verfolgten Katalog. Ein seltener Spaß für den Wähler. Bleifreie Anmut. Transporte. Es ist ein Schoß verklungen, wie uns die Alten sungen. Die Untergang so wunderbar. Und Zara Leander hat bis heute keine Zuweisung. Und du empörst dich nach einem Heimatfilm. Über die Reizwäsche auf dem Kleistposter des Comanchen. Es ist doch bloß eine Aufbautat, ein Auftragswerk, eine Elendspause, bis im Abgang Sartre, Schopenhauer schlank sein. Dein feilschenloser Korridor, die Einflugschneise für das Schachbrettmuster meiner Weltangst. Eine Müllkippe gedopter Tränen. Wenn du mich satt hast, schlag mich tot. Vier Slotty für den Friseur. Eine Punkband am Grab. Räume für den Tresen. Der Schatten meiner Amme häkelt. Ich bringe uns zum Schatten. Gedanken. Ich bin der einsame Trinker, ich bringe uns zum Schwanken. Plus minus null war nicht mit ihrem Trinkerlied. Davor Matthias Baderholz mit die Schmetterlinge zum Rubenführer Hauptquartier das Klo. Are you torture? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hier im Studio zu Gast, zu Besuch und arbeitend Peter Wawerzinik, der jetzt gewissermaßen weihnachtliche Stehgreifdichter. Ihr ruft hier an. Ich sollte nochmal die Telefonnummer durchsagen vielleicht. Trotzdem, tut mir leid, die Leitungen sind voll, aber man fliegt ja automatisch immer raus nach 2 oder 3 Minuten. Also insofern kann man dann trotzdem versuchen anzurufen. Warte, ich rufe die Weihnachtstelefonzentrale. Ihr ruft hier an, genau die Nummer. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und könnt euch als gewissermaßen Weihnachtsgeschenksrettung in letzter Not bei ihm in den Licht für einen lieben Menschen eurer Wahl bestellen. Ihr müsstet dazu vielleicht was zu den Menschen sagen, ihr müsstet dazu sagen, was für eine Art von Gedicht es sein soll. Und dann schreibt Peter sein Gedicht, wie er jetzt für die Mutti von Conny ein Gedicht verfasst hat. Du bist fertig, Peter. Ja, zum Mitschneiden. Hast du ein Tongerät? Ja, ich? Nee, ach so, du meinst Conny jetzt. Ja, Conny, für die Mutter Einsamkeit. Mehr habe ich nicht gehabt. Leider habe ich nichts zum Mitschneiden. Aber oh. Ja, das tut mir leid. Ja, naja, nee, das ist ja für dich schade. Ja, das ist aber ein allgemeines Gedicht. Das ist ein allgemeines, das würde ich meiner Mutter auch schreiben. Okay. Also, ich bin im Tonfall. Immer wieder suche ich mich bei dir zurecht zu finden. Und immer wieder ult eine Unke. Wozu? Immer wieder sehe ich das Heer der Flocken aus Winden und ich kann mich doch nicht überwinden zum ewiglichen Du. Und immer wieder übe ich Lieder, die uns aneinander binden und ich höre den Storch im Felde stachsen. Und immer wieder frag ich mich, woran würde ich mich vom Hindu ganz hinten der Seele her überwachsen und so ist was ich mitunter empfinde, nichts weiter als geschehen. Ich will dich wiedersehen. Boah, das haut ja rein. Mhm. Einsamkeit. Ja? Ich wiederhole es nicht und es ist schön und wir warten auf den nächsten Anrufer. Conny, ich glaube, das ist ein schönes Gedicht geworden. Sowieso ein Text, der ja durchaus der Interpretation durch eine angehende Germanistin hart, oder? Auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass es sich von vornherein erschließt, was aber eben auch schön ist. Nee, ja. Ist wunderschön. Oder er bricht ab mit dem Geschehen. Wiedersehen. Das ist ganz logisch. Ja. Es ist geschehen, ich will dich wiedersehen. mit diesem Winden und den Storch, der Storch. Da bist du stolz drauf. Ja, sehr. Also in der Kürze der Zeit. Ja, cool. Ja, ich hab Mario auch gesagt, der soll, was wir sonst immer versäumt haben, der soll jetzt alle Texte nochmal auf den Kopierer legen. Ich will die auch haben und zu Hause nochmal in Ruhe lesen. Und wenn ich ganz lieb bin, kriegst du auch eine Kopie, Peter. Ja, und sie hat ja nicht mal eine Aufnahme gekriegt. Dann suchen wir einen renommierten Verlag. Steidel. Das kriegen wir ja gar nicht zusammen. Suhrkamp. Nein. So. Conny, du bist zufrieden und glücklich? Ja, sehr gut. Super, dann setze ich dich jetzt auf die Warteschleife, Mario nimmt draußen deine Adresse auf und dann geht das Gedicht morgen irgendwie raus. Okay. Und erreicht dich hoffentlich vor Weihnachten. Jo. Na, hoffentlich, ja. Tschüss. Ja, tschüss. So, und wie heißt es? Danke. Danke. Tschüss. Ciao. Aber sag mal kurz, ich selber habe ja die Gedichte, die wir hier Ich bin ja Knigge des deutschen Radios, wusstest du uns? Wir waren ja schon mit mehreren, also ich habe das auch immer nicht. Ja, ich habe die auch immer nicht. Nee. Also man müssen wir jetzt mal machen, echt. 100 Seiten, bestimmt, 100 Seiten. Ja, so ein Ärger, oder? Naja, jetzt okay, mach weiter, du machst Radio und ich sitze hier. Ja, der nächste ran, oder? Jo. Oh, du bist ja echt ein Fließbanddichter. Mann. Das ist wie früher Ford seine Autos gebaut hat, oder? Ja. Fährt der alte Lord Ford, fährt er mit dem Ford. Kennst du das? Sagt er kein Wort. Hallo, wer bist denn du? Hey, Gutti McKenna, Markus hier. Bist du Guck dich mal in Kleiner, sag mal. Das sind Begrüßungen, oder? Ja. Ach, wir sind alles eine große Familie. Ja. Radio ist wie Dorf. Ich glaube auch, dass im Grunde. Kannst du mich Schulze nennen? Diese Hallo? Neue Band, die ist da. Ich hier bin der Bürgermeister, der hinter den Gardinen steht. Hotel hat alles so freundlich gemacht. Gut. Die haben die so freundlich gemacht? Ja, na, die sind doch aber wilde Kinder, mit diesen, oder? Mit diesen durch den Monsum, die haben alle freundlich gemacht. Ach so, naja, gut, wenn du meinst, okay, ja. Okay. Ach so, sag mal, ich wollte noch eine andere Telefonnummer ansagen. Für die, die hier nicht zu Worte kommen, die können natürlich der halbautomatische Anrufbeantworter ist hier schalten, ja. Wie wir hier sagen. Der halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Da kann man anrufen und dann Nachrichten hinterlassen. So, wer war denn da jetzt? Der Markus. Markus. Ach, ich wollte ja immer mal wieder die Jesus-Skins mitbringen. Matthäus, Markus und Johannes, die besten Freunde eines Mannes. Das sind auch Zeilen, oder, Peter? Ja, weil das da ist ja... Da stand's ja dann doch. Doch. Doch. So, für wen willst du denn Gedicht haben, Markus? Ja, den Namen kann ich leider nicht sagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er zuhört. Ach so, naja, aber du kannst ja sagen, in welcher verwandtschaftlichen Verhältnis der zu dir steht. In einer, das ist schwer zu Freundschaft. In einer gewissen Freundschaft ist es schon. Eine gewisse Freundschaft ist es schon. Richtig, im Dorf ist jeder mit jedem befreundet. Richter Freund ist es nicht, oder was? Noch nicht. Aber man ist vorsichtshalber mit jedem befreundet, weil wenn man mit eben nicht befreundet ist, dann hat man von dem gleich ein Messer im Rücken, oder wie? Sozusagen. Von welchem Dorf kommst denn du? Du kannst ja nicht. Naja, nee, ich würde nämlich ja, weil ich mich nämlich nebenbei hin und wieder als Messerschleifer verdiene und dachte, da könnte ich meinen Schleifstein aufbauen und schöne Mark machen. Ach, sag doch mal, von wo du anrufst, ungefähr. Kennst du Nauen? Nauen, ja. Ja, da so ein kleiner Kaff in der Nähe. Kick mal an, ein Kaff in der Nähe von Nauen. So, was für ein Gedicht soll denn das jetzt sein, Markus? Das war von einem Herrn, der ein Problem mit seinem fortgeschrittenen Alter hat. Es wird sich doch nicht um deinen Vater handeln. Nee. Er hat. Oh. Sag mal, willst du mir das schenken oder was? Du kriegst kleine geknallt. Also diese Art von jetzt hier Bezüglichkeit weiß ich nicht zu schätzen. Scheiße, woher wusstest du denn bitte? Hallo? Sag mal, soll das jetzt echt für mich sein? Ja, natürlich. Irgendwie muss ich dich jetzt... Ja, habe ich nicht dagegen, meinetwegen, bitte, gerne. Okay, okay, dann komm ich auch mal. Musik. Komm ich auch mal. Für Kutner mal ein Gedicht. Fortgeschrittene Alter. Fortgeschrittene Alter. Mach ich gerne. Markus, super. Ja, gut. Eine gewisse Antipathie gegen 16-Jährige. Genau, das stimmt. Auf den hacke ich immer rum. Auf den 16-Jährigen. Bro, das kenne ich ja Sweet nicht. Also ich bin ja... 16-Jährige blondes Haar. Wobei, das heißt ja eigentlich 17-Jährige blondes Haar. Für den Kutner mal ein Gedicht, das ist ja ganz neu. Sensationell. Ach, krieg mal alles aber auch rüber. Ja, da habe ich jetzt auch mitbringen müssen. Mein genau. Zauberstab rein. Na, dann machen wir doch mal hier gleich. Ach, dann wünsche ich mir hier auch ein schönes Gedicht von E. Cummings. Dying is fine, but death, liest E. Cummings. Und danach kommt eine wunderbare Musik von ghanaischen Postarbeitern beim Briefe, beim Briefmarkenentwerten, beim Abstempeln hier gesungen. Echt eine total charming Musik. Erstmal E. Cummings. Ich kann und auch dann zum Einbringen, also nicht so schnell. Was hast du noch zum Einbringen? Naja, er soll nicht immer so schlechte Laune haben. Icke, ach so. Peter, hörst du, das sind alle das Stichworte. Ja, habe ich auch, schlechte Laune. Und vielleicht könntest du einbringen, dass ich jetzt mal ein Bierchen mit ihm switchern würde. So, vielleicht nach einem Videoschnipsel-Vortrag oder so. Musst du mal Zinek fragen, ob er das einbringt oder nicht. Ja, war ja auch an ihn gerichtet. Ja. Peter, hast du noch eine Frage Nö. Zu meiner Person? Nö. Sag mal, bei dem, der freut sich jetzt schon wie scheiße hier. Ah, ist das... Also, nee. Naja, gut. Okay. Peter, du schreibst. Und Markus, du hältst schön die Klappe. Wir hören jetzt erstmal E. Cummings und dann die ghanaischen Postarbeiter pfeifend Briefe stempeln. Okay? Jo. Bis gleich. Dying is fine. But death, oh baby, I wouldn't like death if death were good. For when, instead of stopping to think, you begin to feel at it, dying's miraculous. Why? Because dying is perfectly natural, perfectly putting it mildly, lively. But death is strictly... strictly scientific and artificial and evil and legal. We thank thee, God Almighty, for dying. Forgive us, O life, the sin of death. Selection 13. Postal workers canceling stamps at the University of Ghana Post Office. So, ghanaische Postarbeiter beim Briefmarken, Briefe abstempeln. Der Rhythmus entstand gewissermaßen aus den Stempeln und darüber Charming gepfiffen. Peter, bist du denn fertig? Ja. Klingt nicht so. Ich sehe da, du sitzt in senkten Hauptes, Schreibbeule am Mittelfinger, ja, und schon fast eine Sehenscheidung. Soll ich jetzt sozusagen, na, wir haben jetzt erstmal hier noch Markus drin. Ja. Also, Markus, pass auf. Das Problem ist erkannt. Na? Es sah ein kalter Falter an einem Schmetterton im fortgeschrittenen Alter an seinem Mikrofon bei einer einzigen Ton. Der Ton ging lang und breit und über seine Zeit und auf eine Zeit lang zu. Dann brach er ab. Und was denkst du? Und all die Stimmen standen wie abhanden, wie nicht gesprochen über Wochen, bis endlich im Studio ein Herz fing wieder an zu pochen. Erst Tick, dann Tock, dann Tummelhummel, Sabadei. Dann waren sie alle wieder dabei. Ja, dann spiel ich mal verlogenerweise Beifall ein. Na, Markus. Das erfüllt ja mein Herz. Na, da hast du dir aber ein Gedicht. Also, ich mach's jetzt mal fröhlicher. Pass auf. Es saß ein kalter Falter an einem Schmetterton im Fortgeschrittenen Alter. Was ist denn Schmetterton, wenn ich mal das ist ein Reim, der eingeführt wurde, der nicht da ist. Das ist genauso wie du hier sitzt und man sich fragt, wozu? Schmetterton. Danke. Man hätte auch sagen können, Schmetterling und Hing Hing oder so. Also dieses Tong kommt ja überhaupt nicht wieder vor. Das ja, okay. Ist einfach so, Tong, Tong, Tong, danke. Tong, ja. So. Ist so Bauschaum praktisch, wenn irgendwo... Ja, das ist quasi so eine der Beizettel. Voll gemacht du bist, Kutler, du bist der Beizettel. Also ja. Im Prinzip, ja, das meine ich super. Damit mit Bauschaum diesem Bauschaum danke. Und wenn man diesen ganzen Gedicht... Danke, Peter. Ja. Gut, mach weiter. Jetzt, du wolltest es heiter vorlesen? Ja. Es saß ein kalter Falter an einem Schmetterton im fortgeschrittenen Alter an einem Mikrofon. Ja? Ja, Spitzenreim. Bei einem einzigen Ton. Ja. Der Ton ging lang und breit und über seine Zeit und auch eine Langzeit zu. Dann brach er ab und alle Stimmen standen wie abhanden, wie nie gesprochen, über Wochen, bis endlich im Studio ein Herz fing an zu pochen. Erst Tick, dann Tock, dann Tummelhummel, Sabadei, dann waren sie alle wieder dabei. Klingt ganz anders, ne? Klingt ganz anders. Ja. So, aber Markus, jo. Selbst wenn das nicht für mich sein sollte, was ich noch immer nicht glaube, funktioniert es so, dass du draußen dem Mario deine Adresse gibst, der schickt dir das Gedicht zu und dann kannst du es möglicherweise mir zuschicken. Das ist eine prima Idee. Ja, genau, ja, so ein bisschen, man muss sich selber bemühen. Und dann ja, du tut der Kunde so als an Fritz 14439 Potsdam. Ja, na und ich freue mich dann wie Sau, wenn ich ja, den Briefwurf reiße. So, ja. Und der geht toll, da kriegen wir Licht, supi, da bin ich jetzt aber überrascht, keine Mahnung. Es ist nicht der Polizeipräsident, der mich meint, sondern Markus im Verbund mit Peter Wawrzynek. Aber es ist ja natürlich dang, dang, di, di, di. Markus! Jo! Mein Herz schlägt bumm-bedebing, bumm-bedebing. Vielen Dank für deinen Anruf. Bitteschön. Ich setze dich jetzt auf die Warteschleife und du gibst dem Mario deine Adresse, ja? Jo. Okay, vielen Dank. Tschüss. Bitte, tschüssi. So. Premiere. Peter, machen wir aber nicht schlecht, oder? Das muss man schon sagen. Zum ersten Mal als so Idee. Wir beide? Also ich meine, da hat er doch bestimmt... Hat er uns quasi im Sommer hat er die Idee schon gehabt. Hat er uns aufeinander gehetzt, mein lieber Freund. So, du gleich weiter, oder? Jo. Ja? Jo. Ehrlich? Jo. Mann, ey, du bist echt ein Stoßarbeiter. Und ich habe noch nicht mal meine lieben Verwandten gegrüßt. Ah, na, grüß doch mal. Und die 10A und alle, die dich kennen. Genau. Das ist irgendwie die quasi Standard-Grußformel. Ich grüße Mutti, Vati, den lieben Rolf, meinen kleinen Bruder und alle, die mich kennen und die 10A. Genau. Genau. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Danilo. Danilo? So sieht's aus. Ja. Sag mal, das ist echt irgendwie eine Hagedornspest, oder? So sieht es aus. Nee, das ist einfach sympathisch. Ja, ja, ja, ja, das ist eine sympathische Pest. Praktisch. David, ja, der sitzt da draußen und stiert irgendwie, glotzt da so in den Raum hinaus und denkt, Mann, ey, was bin ich für ein Dollarhecht, wie hat die Welt verändert? Die jungen Leute können nur noch, so sieht es aus, sagen. Ach so, wer sich überhaupt an den wenden will, der halbautomatische Anrufbeantworter. Hat die Nummer hier? Halbautomatische Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. So, Danilo, brauchst auch ein Gedicht. Wer hätte erwartet, ja. Für wen? Für meine Ex-Freundin. Ex-Freundin? Ja, mit der ich seit einem Jahr auseinander bin, aber echt gut befreundet und der ich was Besonderes zukommen lassen möchte. Und ja? Deswegen habe ich nur auf eure Sendung gewartet. Ach, und soll jetzt auch nicht so ein Wiedereroberungsgedicht sein, sondern nein, komplett entspannt? Einfach entspannt, ein Gedicht, um Zuneigung auszudrücken, weil sie extremer Literaturfan ja. ist und... Das traue ich euch zu. Oder Peter, schaffst du das? Ohne so einen Hormondruck? Ja, nee, ohne so einen vergebenen Liebesschweiß auf der Stirn, ein souveränes, entspanntes Gedicht? Schaffst du das eigentlich? Ja, aber ich weiß ja gar nichts. Also, ich frage nur. Es geht um Tendenzen. In welche Tendenz? Ja, Tendenz. Also es sollte fröhlich anmuten, eher, weil ich... Ja, aber es das heißt doch irgendwie... ja, und zwar erstmal Name Winnie. Winnie? Ja, Spitzname, weil der normale Name nicht also gebräuchlich ist. Ach. Also nicht gerne gehört wird. Heißt du halt vielleicht Winnie Pooh? Nein, das wäre eher ungünstig, wenn ihr das verwenden würdet, dann Hast du denn was zum Mitschneiden dabei? Ich habe was mit, nein, aber ich vertraue ja darauf, dass ihr ihm mir zusendet. Nee, aber die Frage ist, ob du was zum Mitschneiden dabei hast. Nicht wirklich, nein. Oh, schade, ich habe hier so ein tolles Winnie-Pooh-Lied. In Russisch. In Russisch? Ja, ich spiele es dir mal vor. Na, da hättest du aber Chancen bei deiner Freundin. Ja. Peter, brauchst du noch Stichworte? Nee, was er... was er erreichen will, also ich meine... Ich möchte nicht erreichen, ich möchte das als schöne Geste auffahren und ihr ein schönes Weihnachtsfest wünschen, sofern, also da sie Weihnachten nicht allzu sehr mag, wahrscheinlich das etwas probieren zu retten für sie. Ja, deswegen habe ich vorhin bei dir nachgefragt, Peter. Da ist nicht jetzt so ein hormongesteuertes Drängen dahinter. Das ist einfach... ist seine Ex, aber es ist eben eine sachliche, schöne, nüchterne, erfüllende Freundschaft, in der man nichts erreichen will, da komm ich sondern in der mit. Man einfach zwecklos Freund ist miteinander ist. Echt? Ohne dass es sich rechnen muss und ich gebe dir und du gibst mir. Ach. Ja. Und dann schreibt man sich auch nicht und dann doch, nein, man dann sich schreibt auch nicht man an, sich, oder was? Nee, man schenkt sich ein Licht zu Weihnachten. Nee, ja, aber wie, andere, sagt, wie soll das erschüttern? Also ich meine... Nee, geht da nicht über erschüttern. Also, du kannst jetzt nur so erschütternde Gedichte schreiben, oder? Ja. Schreib doch mal was Heiteres. So auf dem Level von Abreißkalender praktisch. Ach toll. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. So. Ja. Man darf nicht mal das Leichteste aussuchen. Man muss auch mal nach neuen Herausforderungen suchen und die möchte ich jetzt liefern in dem Moment. Genau. Und die schwere Herausforderung für dich ist jetzt mal was Leichtes zu schreiben. Aha. Hab ich da deine Interessen wahrgenommen? Wunderbar. Hoffentlich. Danilo. Wunderbar. Super. Hier ist mal das Winnie-Lied. Nur lass es mal, Winnie-Pooh-Lied. Nur lass mal, Peter, du schreibst, oder? Ich zieh mal das Mikrofon runter, dass man da nicht jetzt hast hier kratzen, der Feder auf dem Papier unbedingt hören muss. Hier ist das Winnie-Pooh-Lied in Russisch. Ab jetzt bin ich weg. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки. Сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Винни-Пух, а давай. А как поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Na, nicht schlecht, oder? Ich möchte fast darauf wetten, dass du es schon gespielt hast. Zumindest ja, habe ich schon mal gespielt, natürlich. Ja. Aber das wäre doch natürlich eine Musik, die du deiner Freundin gerne schenken würdest, könntest, solltest, wolltest. Ja, ich möchte dich enttäuschen, von daher ja. Ja, gut. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal Pause machen. Der Dichter arbeitet. Das ist schön. Ich habe mir hier noch ein wunderbares Gedicht rausgesucht von Bertolt Brecht, vorgelesen von Heiner Müller aus dem Lesebuch für Städtebewohner. Und danach jetzt auch noch eine schicke Musik von, aber kennst du wahrscheinlich nicht, weil ich hab's mir neulich gekauft und drin geschaut, aber nicht, weil ich Fan bin, die gibt jetzt einen neuen Dylan-Film von Martin Scorsese, kennst du den? Nee. Ich bin Scorsese-Fan, ja, aber... No Direction Home, ist echt ein super Fan, Film, man muss jetzt irgendwie, ja, ich bin kein Dylan-Fan, man muss kein Dylan-Fan sein, ist echt ein großartiger Film. Da erzählt er so ein bisschen über sich, dann sieht man, wie tolle Ausschnitte, kriegt ein bisschen was mit davon der Zeit. Und dann erzählt er vor allen Dingen von so ein paar Musiken, die er großartig findet. Zum Beispiel Odetta und jemand, den ich überhaupt gar nicht kannte, John Jacob Niles. Und dann war es irgendwie extrem schwer, Musik zu finden. Da kommt jetzt im Januar eine CD von dem raus. Ich habe trotzdem irgendwo einen Song aufgetrieben. Den würde ich jetzt gerne spielen. Jetzt hören wir also Bertolt Brecht vorlesen von Heiner Müller und danach John Jacob Niles mit so einer Art Medley von so ein paar Songs von sich. Und wir hören uns dann nach Nachrichten wieder, okay? Ja. Bis dann, tschüss. So, Brecht, hier lesen von Müller und dann John Jacob Niles. Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof. Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke. Suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft, öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht. Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten, zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Iss das Fleisch, das da ist, spare nicht. Gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist. Aber bleibe nicht sitzen und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst, mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt, und dem Jahr deines Todes, das dich überführt. Noch einmal, verwisch die Spuren. Heyman, Heyman, slack your line, slack it just a while, 'cause I think I see my mama coming, traveling many a mile, traveling many a mile. Mama, mama, mama, did you bring gold for to pay that hangman's fee, or did you go to see me swinging high from that hangman's tree, high from that hangman's tree? Black, black, black is the color of my true love's hair. Her lips are something rosy fair. The paradise face and the daintiest hands. I love the growths whereon she stands. I met her in a Venezuela with a basket on her head. If she had met others, she did not say. But I knew she'd do to pass away the time in Venezuela, to pass away the time in Venezuela. Go away from my window, go away from my door. Back your ring, we'll never forget my true love, as long as songbirds sing, as long as songbirds sing. I wonder, as I wander out under the sky, how Jesus, our Savior, did come forth to die for poor lonely people like you and like I wonder, as I wonder out under the sky. I'm gonna wait for to stay a little while, but I'm coming back if I go 10,000 miles, and who will tie your shoes? And who will glove your hand? And who will kiss your ruby lips when I'm gone? Look away, Look away over yonder's mountain. John Jacob Niles, von dem, wie gesagt, aktuell überhaupt keine Platten irgendwo zu erhalten sind. Aber im Januar soll da etwas erscheinen, wahrscheinlich ein bisschen durch diesen Scorsese-Dylan-Film verursacht. Last Christmas hab ich mein Herz dir geschenkt. Save me from tears. Special Fritz, der Last Christmas Advents Coverländer. Last Christmas, ganz ohne Wham und Aber. Jeden Tag in einer anderen Coverversion. Natürlich nur bis zum 24. Dezember. Und im Radio. Fritz vom RBB. Um 23.35 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Mario Bartsch. Der Streit um die sogenannten Optionstickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist beigelegt. Am Abend einigte sich das WM-Organisationskomitee mit der Verbraucherzentrale. Danach können Fans bis zum 15. April die Option rückgängig machen. Dann bekommen sie ihr Geld samt Gebühren zurück. Die Agrarminister der EU haben ein Weinhandelsabkommen mit den USA gebilligt. Deutschland stimmte dagegen. Mit dem Abkommen wird die Lieferung von sogenannten Kunstweinen aus den USA in die EU erlaubt. So können dem Wein Holzschnitzel beigefügt werden, um den Geschmack zu erzeugen, der sonst nur durch lange Lagerung in Eichenfässern entsteht. Im koalitionsinternen Streit über die künftige Förderung der Kinderbetreuung hat Bundeskanzlerin Merkel alle Beteiligten zur Mäßigung aufgerufen. Bisher ist keine Lösung des Konflikts erkennbar. Familienministerin von der Leyen besteht darauf, dass die Kinderbetreuungskosten künftig bis zu einer Höhe von 1.500 Euro im Jahr absetzbar sind. Finanzminister Steinbrück hingegen will die Obergrenze bei 1.000 Euro festschreiben. Zum Sport. Der FSV Mainz, Arminia Bielefeld und der TSV 1860 München haben das Viertelfinale im Fußball-DFB-Pokal erreicht. Die Mainzer besiegten den 1. FC Kaiserslautern nach Elfmeterschießen mit 4:3. Die Bielefelder gewannen gegen den Zweitligisten Unterhaching mit 2:0 und 1860 München gewann in Freiburg mit 3:1. Im Basketball Julep Cup hat Alba Berlin seinen ersten internationalen Erfolg seit mehr als einem Jahr erzielt. Die Albatrosse spielten gegen Akademik Sofia 78:74. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären auswärts gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:0 gewonnen. Wetter. Heute Nacht regnet es erst noch ein bisschen weiter. In der zweiten Nachthälfte hört es dann meist auf zu regnen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad. Und morgen ist es wolkig, aber es soll dann kaum noch regnen. Die Temperaturen steigen auf plus 1 bis plus 3 Grad. Verkehr. In vielen Teilen Brandenburgs kommt es derzeit zu überfrierender Nässe. Bitte fahrt überall besonders vorsichtig. A24 Schwerin Richtung Berliner Ring. Zwischen Pritzfalk und Wittstock-Dosse ist die Autobahn wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,1? Dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neun seine Hände hin. Check, check, check. We'll be right back. Wait, the song is over. What do you mean? The song is over. So what are you going to do now? What do you mean? What are you going to do now? Do you have to say everything I say? You have to say everything I say. Stop doing that. Stop doing that. Rock Jack war das mit seinem Vater einer Schwermetallband. Davor Rainer Maria Rilke gelesen von Oskar Werner. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute spezieller Sprechfunk. Zu Gast im Studio Peter Zinek. Hallo Peter. Hi, Kuttner. wir sind hier Gute Laune Radio. Ja, hey Peter. Hallo Peter. Ihr habt die Gelegenheit hier anzurufen und euch von Peter Zinek ein Gedicht zu bestellen, um es möglicherweise zu Weihnachten an jemanden, für den ihr noch keine Geschenke habt und der mit dem Gedicht was anfangen kann und für den ihr was Spezielles haben wollt, dem dann das zu schenken. Warte, das hier ich die Telefonnummer. Die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So sehr dienstleistungsorientiert diese Sendung heute ist, es wird nicht gelingen, dass alle, die ein Gedicht haben wollen, ein Gedicht bekommen. Ihr könnt da nur so zufallsmäßig immer wieder versuchen anzurufen. Irgendwann kommt man dann vielleicht durch und irgendjemand kommt durch, wie in dem Fall Danilo. So sieht's aus. So sieht's aus. So, dein Gedicht ist fertig. Hallo Danilo, das Gedicht ist fertig und ich... weil ich ja immer Musik im Hintergrund habe. Also ich würde mir wünschen, dass du ein Instrument, das du kannst, und sei es nur die Luftpfeife, egal was für ein Instrument das ist. Okay. Ich versuch's jetzt vorzusingen. Im Morgengrauen beim Grauen schauen und auch ein wenig am Grauen vorbei, stell ich mir vor, wie schön es ist, wenn das Grauen vom Morgen gar nichts wüsst. Um Mitternacht und etwas drauf hört etwas an der Nacht nicht auf. Fügt etwas an der Nacht sich nicht an, woran das Dunkel nichts ändern kann. Und ist der Tag grad wieder am sich beschließen, sind Ex-Gefühle, die da sprießen und von unten in die Himmel hinauf. Und was draus folgt, folgt brav und hört von selbst nicht auf. Wärmstens, Peter Wawitz. Oh. Sehr schön, da ist mir sogar Pfeifen. Das ist haut Oni rein. Wie und ich habe sogar noch einen Titel. Einen Titel gefunden. Ex in Silence. Was? Wie war der Titel? Ex in Silence. Ex in Silence. Ex in Silence. Ex und Stille. Für Willi. Lob und Anerkennung. Das ist aber nur ein Refrain, also da musst du schon noch ein bisschen was ranbacken. Das ist im Prinzip nur ein Korpus, das ist nur dieses Gerüst und du backst Ton an oder irgend sowas. Werde ich mich dran versuchen. Ja, also das super. Das kann man als Refrain nehmen, also mehr Zeit ist ja hier auch immer Danilo, ein großer Text. Aber, also ich... Sehr mittelalterlich für dich. Jens, ich bin beeindruckt, Peter. Ja, das ist gut. Wunderbar. Gut, Danilo, ich setz dich, ich gebe dich raus zu Mario, der nimmt deine Adresse auf und dann kriegst du die Dicht morgen geschickt. Super. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, dann nehmen wir jetzt hier den nächsten. Peter, die sieht ja bei dir wie beim Brötchenbacken. Brezelbacken. Brezelbacken. Aber der war schön irgendwo. Ja, das war der hat irgendwas von Ach, wenn die Nacht selber nicht wüsst und in der Nacht noch ein bisschen drauf, hört's von selber nicht auf und macht und brav und folgt und folgt und folgt und auch. Aber jetzt muss es das kopieren werden. Wir uns. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, ich bin der David. Wer? David? Ja, genau, David. David, du willst auch ein Gedicht haben? Ja, genau, für meine Mutti. Ach, ehrlich? Ja, genau. David, du musst jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen. Irgendwie sind die Mutti-Gedichte hier auch... Sehr willkommen. Sehr, sehr gefragt. Jo. Und einfach, dass man Möglichkeiten hat, die zu unterscheiden. Weil sind ja auch immer total verschiedene Muttis. Deine Mutti ist ja jetzt nicht die Mutti von jemand anders. Trotzdem, alle vom Oberbegriff Mutti regiert werden quasi, verbergen sich ja doch darunter die unterschiedlichsten Muttis. Liebevolle, junge, alte, große, kleine, blonde, schwarzhaarige, schlagende und zärtliche. So, du müsstest jetzt deine Mutti etwas näher charakterisieren. Ja, für die Beste und... Ja, die Beste sagen ja immer alle. Sollen sie Muttis sagen von sich selber? Da hätte ich ein Kurzit für dich. Brauchst du einfach bloß mitschreiben, Peter, und dann sind wir die los. Mach das. Salute de la Pube in Afrikas Muttertag. Ja, aber länger ist es nicht. Ja, okay. Was willst du denn nicht grübeln? Das war jetzt eine Herausforderung, oder? Ja, nee, aber jetzt sag mal zu deiner Mutter, was soll passieren in diesem Gedicht? Es geht ja immer darum, dass... Naja, man möchte irgendwie sagen, hi Mutti, da bin ich, oder beachte mich, oder komm doch mal wieder vorbei, oder ich komme öfters vorbei. Irgendwas ist ja immer an der Mutti. Na, ich möchte mich bedanken, dass du immer so hilfsbereit zu mir bist und so. Wodurch hilft sie? Na, so einfach. Unterstützt einfach im Leben, so. Ja, aber hat sie nicht selber genügend Leid zu tragen und so weiter und so fort? Also jetzt muss man ganz traurig werden. Also du hast eine Mutter und die hilft dir immer wieder raus aus allen Patschen oder hilft dir erst oder sorgt dir dafür, dass du erst gar nicht in Patschen reinkommst oder David? Genau. David, hast du was zum Mitschneiden? Ja, ich? Ja. Nee, leider nicht. Ansonsten hätte ich hier was für dich, da könnten wir Vazinek entlasten. Ja? Ja. Ja. Ist schwer, war so ein unentschiedenes, allgemeine Dankbarkeit zu nicht. Du, wenn der sagen würde, nee, also ich will ja nicht vorgreifen, aber meine Mutter zum Beispiel war nie da und das wollte ich immer sagen. Ach so. Oder meine Mutter ist immer dauernd da und das wollte ich auch mal sagen. David, was hältst du von dem hier? Meine Mutter ist immer dauernd mit meinem Vater zusammen. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich im Hort. Wie Mutti sorgt die alle Kinder dort. Sie hilft uns bei der Schularbeit, wir lernen viel dabei. Dann spielen wir und singen auch und basteln allerlei. Das hast du alles gesagt, oder? Ja, genau, hört sich doch gut an. Ja. Na, da hättest du jetzt mitschreiben müssen, dann wär's erledigt gewesen. Ich habe leider keinen Stift hier. Peter, ein Vierzeiler. Ja, ich habe heute wirklich echt, und das muss ich auch mal sagen, kaum Hinweise gekriegt, worum es geht. Ja, Peter, kriegst du den abstrakten, Mutti-esken Vierzeiler hin. Okay, für Mutti, weil sie immer da ist oder irgendwie, sag doch mal was. Genau. Nein, jetzt mach vier Zeilen und jetzt gibt's eine kurze Musik. Ganz kurz jetzt alles. Eine ganz kurze Musik gibt's jetzt. Ganz schnell. Ja. Vier Teile. Okay. David, du bleibst drinnen. Ja, okay. Und Wawazinek hat 1 Minute 15 Sekunden Zeit zu absolut, dichten. Ja, vier Zeilen. Hier kommt die Musik. Somebody get me a doctor. So, das war nochmal Rock Jack. Peter, du bist fertig. Nee. Wie viel Zeit hast du? Ich habe gerade die Überschrift geschafft. Aber hier ist die Überschrift. Nee. Mutter und immer wieder mal Mutter. Das ist die Überschrift, aber ich wirklich, echt, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Ich bin nicht so schnell. Nein, ich wollte jetzt nur sagen, wenn die Ansagen so unspezifisch sind, dann werden die Gedichte auch unspezifisch, allgemein und kurz. Erledigen, oder? Ja. Ja. Dass man dann, der Wünschende muss sich so viel Mühe geben, wenigstens so viel Mühe geben, wie der Wunscherfüllende. Ich hätte es jetzt auch einfach ganz schwer gehabt, also ich hätte jetzt mindestens eine Viertelstunde gebraucht. Also ich meine, andererseits, der David ist immer noch in der Leitung. Du hättest jetzt eine Viertelstunde gebraucht. Ja. Du kriegst jetzt nicht noch zwei Zeilen runter. Mm-mm. David? Weil ich David, ich bin ja selber ein Heimkind und ich könnte dir eine ganze Geschichte erzählen mit meiner Mutter und meiner Mutti und aber man soll ja irgendwie also so. David, also Mutter, du kannst ja lachen, wir werden weitermachen. Das ist mein Zweizeiler. Schreib dir das hin, okay. Das ist nicht, das geht raus. Mutter, David, da dass es so kurz ist, liegt Mutter, durchaus daran, dass du, da dass es du dir lachen. Nicht gelungen ist, den Dichter zu motivieren. Da kannst du lachen. Die brauchen Zuspruch, die brauchen Rückenwind, die brauchen Motivation quasi. Verstehst du? Ja. Das ist ja jetzt nicht, womit man Geld verdienen könnte. Ist ja nicht Broterwerb, ist ja nicht Busfahren, ist ja nicht die Bohrmilch spritzen lassen. Sondern Dichter muss ja besonders von der Muse geküsst werden. Ja, und du bist jetzt quasi die Muse. Ja, und der hätte ja. Aber du küsst irgendwie nicht so, dass ich jetzt den Dichter beflügeln würde und er Pegasus besteigen könnte. Ja. Und ich meine, besteigen jetzt nur so wortwörtlich und nicht metaphorisch. Und das ist ja auch, die Mutter ist ja eigentlich im Prinzip, also das ist ja ein riesenweites Feld. Aber ich selber würde meiner Mutter das auch schreiben. Alles in Butter, Herr Luther? Weitermachen. Gut. Also ich bin okay. David, ich setz Mario nimmt deine Adresse entgegen und. Ja, und ich danke euch. Das ist schön. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Klingt so traurig, ne? So, ja, aber wir mussten jetzt wirklich mal auch aus Disziplin gründen. Mal zeigen, dass man sich auch als Anrufer. Ja. Jetzt geht's gleich als anders los. Ja. Achtung, hallo, wer bist du? Oh, ey, ich bin Eckert, ne? Ich wollte mal so fragen, ob der mal vorbeikommt. Und ja, machen wir jetzt mal weiter hier, oder? Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Na, das ist doch eine küssende Muse. Ja. Ja, na, da glänzen doch die Augen des Dichters. Ja. Wie heißt denn du? Ich habe ganz genaue Maren. Maren. Ich habe ganz genaue Angaben. Toll. Ja. Ja, und zwar soll es auch ein Gedicht für meine Eltern sein. Ein Gedicht für beide? Ja. Müssen die sich ja teilen praktisch. Gut. Und deshalb, die kriegen immer Geschenke zusammen und deshalb für beide. Ah, ja. Und zwar geht es um Folgendes, da muss ich jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Denn wir haben ein kleines Feriengrundstück in Böhmerheide. Das kennst du ja vielleicht kurzer. Kick ihn an. Böhmerheide. Ja. Sehr gut, Schöneberg. Ja. Und im letzten halben Jahr, also hat schon meinem Opa gehört und wir haben da schon seit Ewigkeiten Ruf rumgebaut. Und nach der Wende haben wir es dann richtig gekauft. Ja. Und im letzten halben Jahr haben meine Eltern da ganz viel Geld und Arbeit reingesteckt und ein richtig schönes Häuschen gebaut. Und das soll jetzt irgendwie ein Gedicht erwähnt werden und gewürdigt werden. Häuschen bauen? Ja. Genau. Und quasi so eine, also ich habe mir so vorgestellt, so eine Ode an das Dorf und die harte Arbeit, die da drin steckt und dass wir ihnen alle so dankbar sind. So. Hm? Geht das? Peter? Du musst nicht nicken, sondern du musst Ja sagen oder Nein sagen oder nachfragen. Ja, aber es wird ein bisschen, wie der großstädtische Bauer. Es wird ein bisschen Pop. Es wird so richtig so Ratschi-Butschi, bum, bum, bum. Ja? Ja. Das liegt, woran liegt das? Hat die Muse dich jetzt so Ratschi-Butschi, bum, bum, bum? Nee, weil Ratschi, Ratschi, bum, bum, bum und wir stehen alle staunend rum. Auf, Bau auf, Bau auf, Freie Deutsche Jugend, Bau auf, soweit. Ja. Ja, doch. Aber was ist denn der, da würde ich gerne, wenn du jetzt sagen würdest, okay, alles toll geworden, es ist super, aber da hinten beim Ziegenbock oder irgendwo, da fühle ich mich wohl. Oder neben dem oder so. Wo hast du denn da noch einen Ort, wo du sagst, okay, den haben die auch geschaffen? Mhm. Gibt's da so eine Stelle, die deine Stelle ist, auf dem Grundstück im Haus? Mhm. Der Dachboden, der Keller, der Stachelbeerstrauch, der Apfelbaum. Nee, aber naja, nicht direkt, aber doch so vom Obstgarten, so kleben Obstgarten in der Sonne kann man schon reden. Das liegt doch ja direkt am See und da waren wir immer baden oder eben der Steg und der See und die Haubentaucher, die da fröhlich rumtauchen. Also so Naturbeschreibung und sowas kann schon generell mit rein. Haubentaucher heißt das Gedicht. Haubentaucher heißt das Gedicht. Okay. Marin, dann warte du ab. Ja. Ja? Ich würde jetzt gerne mal Band des halbautomatischen Anrufbeantworters aus der letzten Sendung spielen. Apropos halbautomatischer Anrufbeantworter. Der ist ja grundsätzlich sowieso geschaltet und zu erreichen unter dieser Telefonnummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Mann, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich allein erwecken. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich. Also ist ja wunderschön, deine Sendung, und ich finde es immer wieder wunderbar, dich zu hören hier im tollen Forst. Richtig edel, wollte ich dir nur mal sagen. Du bist ja ganz dufte Kumpel und leider kommt man ja schlecht zu dir durch, aber gibt ja noch den Anrufbeantworter. So, also frohes Fest, ne? Tschüss. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Guten Abend, Kuttner, ich bin's Wolle. Ach, jedes Mal, wenn ich deine Sendung höre, immer am Dienstag. Dienstag der 13. Der 13. ist übrigens heute nicht Freitag der 13., sondern Dienstag der 13. Ich hab einen Frosch im Hals. Ich muss dir mitteilen, ich höre deine Sendung immer von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts total laut, volle Pulle. Egal, ob die Sendung schlecht ist oder gut ist. Das mag ich immer, weil der Nachbar aber versucht, mich zu überfallen. Seien Sie mal ein bisschen leiser, so geht das nicht. Hier wohnen ja auch noch Menschen. Und ich habe das immer das Gefühl, sag mal, hier wohnen ja keine Menschen, sondern wohnen hier Tiere oder was. Ich meine, du unterhältst dich mit Menschen oder mit Leuten am Telefon. Ich hab noch nicht mal wegen lauter Musik. Nur das Gespräch, weil du ein Telefonat führst mit irgendwelchen Hörern, krieg hier ständig die Fresse poliert. Gut, Kuttner, ich versuche dir mitzuteilen, dass ich dir wünsche, ich traue mich das ja nicht zu wünschen, ein blödes Weihnachtsfest und eine richtig krawallige Silvesternacht. Ich möchte wohl, sag mal, wo kriegt man Knaller her? Weißt du, so die Böller, weißt du, aus China möchte ich haben. So wie in London möchte ich so eine Wuff, da gibt es einen riesen Buff und dann bin ich Puff oder was. Nee, Kuttner, ich höre deine Sendung zu und ich versuche, ich weiß ja nicht, um welches Thema das überhaupt geht, aber das ist doch unwichtig, Hauptsache ich bin dabei. Okay, ich leg auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hab nicht mehr und tschüss. Es gibt keine Notizen, aber lecker Fleisch die Betriebe verließen, zum Genießen. Oha, man kann ja selber schießen. Hey Kuttner, ich fahre irgendwie gerade durch Halle mit meinem Fahrrad, kann ich gar nicht hören. Und ich versuche richtig schnell zu meiner Wohnung zu kommen, um dich hören zu können, aber diese Idioten von der hallischen Stadtverwaltung sind nicht fähig, die Straßen so zu sanieren, dass man da mit seinem Fahrrad richtig normal drüber fahren kann. Ich fahre gerade in so ein Schlagloch. Kuttner, ich fahre in ein Schlagloch. Tschüss. Ja, hallo Jürgen Kuttner, ich würde mich sehr freuen, wenn nochmal gesungen von Hans Eisler diese wunderschöne Hymne der Jugend nochmal erklingen würde. Anmut spart nicht noch Mühe. Aber jetzt zum Thema gute oder schlechte Laune. Also ich muss sagen, Ich wäre eigentlich immer gerne fröhlich und optimistisch, aber es gelingt mir nicht. Seit 1990, als mir klar wurde, dass der durchaus nicht hoffnungslose Versuch, eine neue, eine bessere Welt ohne Kapitalismus und Krieg aufzubauen, als mir klar war, dass das leider nicht gelungen ist, ist es mir nicht möglich, wirklich fröhlich und unbeschwert zu sein. Auch das Kanzlerinnenwort ist veränderbar. Also, ich bin MC Hardbox und ich grüße Jürgen Kuttner und meine Hope. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hallo. Ja, eigentlich verstehe ich den Sinn hiervon gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich höre eigentlich nie das Radio. Aber ich wollte mal anrufen. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen muss. Meine Laune ist undefinierbar. Aber ich wollte den Herrn Kuttner mal ganz gerne fragen, was er eigentlich dazu sagt, dass die ganzen 16-Jährigen bei ihm anrufen. Weil er, ja, egal. Was muss ich jetzt machen? Auflegen? Muss ich meine Telefonnummer sagen? Ich weiß es nicht. Ja, egal, ich lege jetzt einfach auf. Tschüss. Na, was sag ich zu den 16-Jährigen? Hallo 16-Jähriger, wie heißt denn du, sag ich? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Peter! Oh. Wie sieht's aus? Ja, es ist sehr schwierig. Also jetzt wollte ich was gerade ganz was Schönes machen und komme überhaupt nicht. Also da bitte ich um eine Verlängerung. Du bittest um eine Verlängerung? Ja. Wie lange brauchst du Sache? Ja, weil es soll noch zu einer Aussage kommen. Also jetzt habe ich nur diesen Fakt. Ja. Marin, Verlängerung, ist sie erlaubt? Ja, klar. Ja, klar, ist ja in seinem Interesse. Ja. Peter, hast du eine Vorstellung, wie lang die Verlängerung sein soll? Zwei Minuten, drei Minuten. Mhm. Na, dann hören wir jetzt mal nämlich den Zusammenschnitt von der letzten Sendung. Der muss ja sowieso auch gespielt werden. Also nicht nur muss, sondern ist natürlich auch toll, dass er überhaupt gespielt werden kann. Du dichtest schön weiter. Marin, du wartest weiter. Mhm. Okay. Und wir hören jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung. Ich gebe vielleicht vorsichtshalber für alle, die dann unbedingt irgendwie doch anrufen wollen und was loswerden wollen, nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr jetzt quasi nicht so genau wisst, was das alles soll und ihr irgendwas loswerden wollt. Das hier die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, da sprecht ihr auf Band und wird dann so zusammengeschnitten, wie das eben zusammengeschnitten wurde, was wir eben gehört haben. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Genau, und hier der Zusammenschnitt der letzten Sendung. Ach, vielleicht noch eine kurze Musik für Hans Heinrich. soziale Staat in die Zukunft. 37. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also zogen wir zusammen mit Bernd Gülke durch die Kneipen, bis wir uns irgendwann Oranienburger Bier trinkend auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße wiederfanden, wo Jürgen plötzlich nur noch wirres Zeugs von sich gab. Also beschlossen wir, zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg, zu gehen. Bist du jetzt eigentlich schön gedeutscht? Sag mal, könnte man Jürgen nicht eigentlich zum Beispiel als Unterhaltungsattraktion in der Kneipe engagieren? Ich arbeite zwar, aber ich bin arbeitslos. Könnte man sich ja mal überlegen. Ich meine, hey, vielleicht ist es das ja auch. Vielleicht bekommt ihm einfach die Arbeitslosigkeit nicht. Dafür ist aber nur bemerkenswert hier drauf, würde ich sagen. Ja, das kann ja aber auch einen anderen Grund haben. Welchen denn? Meine Laune, Kumpel. Zum Beispiel. So ein Blödsinn wegen guter Laune ist wohl doch nicht gut drauf. Sag mal, dein Vater ist ein Ostler, oder? Naja, kommt drauf an. Über Umwege unter Umständen schon. Wieso, wie meinst du denn das? Hello, mein Herr. What can I do for you? Ich habe neulich gelesen, dass Glücklichsein nicht nur von Erfolg herrührt, sondern umgekehrt viel eher Erfolg sich überhaupt erst durch Glücklichsein einstellt. Aha. Angenommen, gute Laune ist ein Äquivalent zum Glücklichsein, dann könnte aus ihr zum Beispiel beruflicher Erfolg resultieren, der dann direkt bewirkt, dass man unheimlich gut drauf ist. Ach so. Ach so, wo wohnt deine Mutter? Das Problem dabei ist nur, dass Jürgen jetzt gerade ja keinen Erfolg hat und deswegen auch überhaupt keinen Grund hat, um hier drauf zu sein eigentlich, oder? Ach so, da hast du natürlich recht. Warum denn? Wo wohnst du denn? Im Bauwagen oder was? Gute Frage eigentlich. Stimmt, wo wohnst du überhaupt? Na ja, im Bauwagen nicht. Sondern? Im Bauhaus. Ah ja? Ah, ja. Im Bauhaus-Archiv? Nee. Nee, Bauhaus hier in Wilmersdorfer Straße. Diesen Baumarkt? So sieht's aus. Toll! Seit wann kann man denn da wohnen? Weiß ich gar nicht. Ich hab mich ja auch gewundert. Wie jetzt? Ja, hier mein Kumpel, mit dem ich die Kneipe mache, der hat gesagt, ich wohne da im Baumarkt. Ja, bei mir ist tendenziell eher schlechte Laune angeboren. Ach so, weil du dich da ständig aufhältst. Ja, wahrscheinlich. Ja, und wo schläfst du? Naja, mal hier, mal da. Das heißt, du hast gar keine eigene Wohnung? Ich habe ganz einfache Mittel für gute Laune. Nee, nicht direkt, also. Ja, einfach total spitzen Musik. Ja, Mensch, das wird sich hoffentlich bald ändern. Ja, klar, wenn da jetzt mal Kohle irgendwie rinkommt. Ja. Matthäus, Markus und Johannes, die besten Freunde eines Mannes. Also, dann wird das schon irgendwie alles, wa? Ja. Und wie gesagt, also Jürgen könnte jetzt in seinem derzeitigen Zustand durchaus umsatzsteigernd in Aktion treten. Ich bitte dich, ich bitte dich. Ja, wieso nicht? Kann man sich mal überlegen. Ich meine, er würde ja wahrscheinlich sogar diese positive Rückkopplung, von der ich gesprochen habe, in Gang setzen. Ist ja unglaublich. Ach so, von wegen gute Laune und dann Erfolg und dann gut drauf sein und ja, so weiter. Ja, genau. Voll drin, voll drin. Ja, klingt gut eigentlich. Hier jetzt aber. Ist halt nur eine Sache. Ist halt nur eine Sache, die man bedenken muss. Welche? Dass Jürgen natürlich Hartz-IV-Empfänger ist. Ach so. Ja, und auch bleiben will, ist natürlich klar. So sieht es aus. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wie gesagt, heute vorweihnachtlicher Gedichte-Sprechfunk. Ihr ruft ihr an, lasst euch von Peter Wawrzynek, der leibhaftig mit einem Filzstift in der Hand hier im Studio sitzt, ein Gedicht schreiben. Die Telefonnummer der Hoffnungslosigkeit ist die folgende. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Peter, du bist halbwegs fertig? Das ist jetzt mir sehr peinlich. Also ich würde diese Maren gerne nochmal irgendwie die nächsten Tagen treffen. Ja, weil ich bin nicht fertig geworden. Doch, ich höre dir trapsen. Na wieso denn? Sag mal, Fragmente ist doch großartig. Ja, aber dann oder muss es auch als Fragment. Oder Büchner-Soizek, unfertig. Kafka, unfertig. Ja, alle unfertig. Ist doch super. Ich jetzt auch unfertig. Genau, der späte Hölderlin, alles unfertig. Also dann was Unfertiges. Ist doch super, aber ja. Es ist im Ansatz her. Marin, ist doch spitze also oder ein Fragmente? Der erste Fragment ist heute Abend. Super, 1A. Unfertig. toll und fertig. Die neunte oder sowas. Na ja. Okay. Das macht dann den Häuslebauer erst recht stolz. Aber du dass würdest... Dass der Dicht, die Dicht nicht zu Ende kriegt, damit das Haus kann, dasteht. Ich kann Maren damit leben. Maren. Und fertig. Ja. Also sie hört dazu, alles fertig und Haubentaucher. Ich bin überhaupt nicht mal dahin gekommen. Mann, also, du hast jetzt auch den Ehrgeiz immer total runde, kristallin, schöne Textgebäude zu errichten. Ja? Also den langen Weg nach Hause muss ich ja angehen. Also ich Dichter, kann jetzt mal, rede nicht so viel, also, lies. Nein, das ist aber nie. Also ich sag dir mal, der ist nicht ganz dicht. Nee, es ist Spitzenwortspiel, oder? Mhm. Peter, das hast du da zum ersten Mal gehört, oder? Oder ich lass anschreiben. Haha, Sie sind Dichter? Können Sie mir helfen, meine Wasserhahn tropft? Ja, früher hat man gesagt, der schreibt ab und zu, was er schreibt, schreibt er ab und was er zuschreibt, ist auch nicht von ihm. Ja, so. Also, ja, gut. Also pass auf, Mann. Also ich habe nichts zustande gebracht. Ich sag's auch gerne ein bisschen was, ja. Und das sind auch so 10 Peter, nicht so bescheiden. Nee, nee, ist, schon. Nee, wenn ich das schon sage, weißt du, ich zahle dich aus, ich lass dich da irgendwo absetzen in meinst einem Paradies, ja. Oder meinst du Maren, die ausgezahlt werden soll? Achso, naja, gut. Okay. Sitzen kann man überall, Stern sein unterdessen und bei allem Tun und Wuchten. Staunend drum vergessen, dass das Bauen, Anbauen, Heben und das danach besser Leben, Stein auf Stein und Balken, Balken, könnt auch von einem Biber, der nichts wird drum geben, um zuzuschauen, folgerichtig verstanden sein. Ohne Achtung, ohne Verstand, ohne Geräusch, als Handwerkshandlung im Biberteich. Ja, ja, nein, nein, so stehe ich dankend vor euch. Punkt, Punkt, Punkt. Oder? Das ist nicht fair. Nein, jetzt, na lass das doch mal Maren. Der ist voll schön. Doch, oder? Ja. Peter, dafür ist wieder mal Beifall aus der Büchse. Ja, ich hätte lieber, lieber eine aktuelle LP hätte ich, also das wäre. Ah. Der war also Maren. Da musst du dich jetzt aber nicht schämen. Doch. Oder? Maren, sag doch mal jetzt mal ganz ehrlich. Nein, das ist total toll, das überhaupt sowas so schnell zustande zu kriegen. Das ist so faszinierend, oder? Das macht der echt in 5 Minuten. Der hat eine Macke, der ist nicht ganz dicht, sag ja. Ich weiß auch gar nicht, wie es gehen soll, aber. Ja, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Ich weiß auch nicht, ob der da ein Reimlexikon unterm Tisch hat. Ja, wenn wir, oder, wenn wir eine oder Sendung ein Museum machen der modernen Poesie, wo nur, irgendwie wollen dann auch nur abschreiben, 24 und Stunden. Dazu schreibt, das ist auch nicht von 24 ihm. Stunden, wir machen 24 Stunden, dann hätte ich dreimal am Tag innerhalb von 24 Stunden das Gefühl, das ist auch ein bisschen so, ach, Mann. Jetzt, komm, lass mal jetzt ja auf nicht so bescheiden. Wir, der Kenner schweigt und genießt. Genau. Marvin! Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Wie gesagt, ich setze dich in die Warteschleife, Mario nimmt deine Adresse auf und dann kriegst du morgen das Gedicht. Gut, dann Dankeschön und frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Grüße an die Familie, weihnachtliche Grüße. Oder Peter, von dir auch? Ja. Ja. Oder ihr Dörfler müsst ja zusammenhalten. Aber nee, wir auf dem Dorf haben schon 5-mal Weihnachten gefeiert. Ah ja. Bevor Weihnachten ist, haben wir schon 3-mal durch. So, die ganze flüssig, oder? Ja. Gluck, gluck, gluck, gluck, gluck, gluck, gluck. Trink Wasser wie das liebe Vieh und denk, es wäre Krambamboli. Tschüss, Maren. So, Horrido, mein lieber Scholli. Ich habe jetzt eine Pause nötig, aber wir müssen weiter dichten, oder? Ja. Die Sendung rast ja hier. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Das sind, sagen wir mal, 3 Texte ungefähr, oder? Also, Viertelstunde? Ja. Wen nehmen wir jetzt? Den nächsten. Wer am längsten wartet, ist dran. Hallo? Hi, Kuttner. Hi, wer bist denn du? Ich bin der Chris. Chris? Genau. Und du bist ja sicher, dass du die Dicht haben willst? Unbedingt. Sag mal, diese poesieorientierten 16-Jährigen, ist schon erstaunlich, oder? 16, kommst du auf. Wie alt bist du? 14? Ich werde 17. Du wirst 17? Genau. Ja, wenn du 17 wirst, dann bist du 16. Ich bin 16 paar Monate, ist ein Unterschied. Nee, ist kein Unterschied. 16 ist 16. 16 ist von Anfang an bis Ende 16. 16 und 2 Tage ist nicht weniger 16-jährig als 16 und 11 Monate und 28 Tage. Ja, deswegen rufe ich auch nie an, ja. Ich will ja ein Gedicht haben von euch beiden. Nee, von mir nicht. Na, oder von dem Peter. Genau. Peter Wawerzinek, der hier sitzt und dichtet, was das Zeug hält. Für wen soll es denn sein, das Gedicht? Naja, Also, ich habe da jetzt so eine etwas... Eine Freundin. Eine Freundin, die du gerne als Freundin hättest. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Soll also so ein Baggergedicht sein. Ja, so. Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willi bald und klettert auf dem Bagger und baggert auf dem Acker. Ich bin ja, nee, es soll nicht so sein. Nee. Das muss schon so ein bisschen romantisch angehaucht sein, so. Oh, da verengen sich die Augen des Dichters. Schmale Schlitze. Romantisch. Ja, so ein bisschen so. Peter, hast du denn jemals versucht, mit Gedichten Frauen zu erobern? Also, warum nicht? Ja, Liebesbriefe schreibt, das ist schon okay. Liebesbriefe, aber ja, nicht in Dichte? Nee. Aus dem Alter so? Bin ich heraus. In deinen blauen Augen möchte ich versinken. Nein. Aus deinen Nasenflügeln möchte ich die Tränen trinken. Ja, das könnte man machen. Aber ich habe damals so sehr komplizierte Briefe geschrieben. So also wenn man jetzt, sagen wir mal, immer die grünen Buchstaben, ne? Ich habe mit unterschiedlichen Farben geschrieben. Und ja, wenn man die grünen gelesen hat, dann... Dann die Botschaft, sei kein Frosch oder so. Gut, übrigens, aber Chris, ist natürlich ein Tipp, war ein Hinweis, den ihr gekriegt hast. Ja, ich brauche dem Alter nicht da raus, oder? Wie's? Briefchen schreiben und so. Pff, na, sag mal, vor 16 war man noch nicht in dem Alter drin, dass man hätte Briefe schreiben können. Also wenn, dann fängt es jetzt an mit dem Briefe schreiben. Ja, Peter, wie alt warst du da, als du so eine Briefe geschrieben hast? 13. Ja, ja, oh, halt an. Mit naja, weil du frühreif warst. Nee. Wie heißt sie denn, die Angebetete? Juliane. Na, dann wird's jetzt aber endlich mal ein Akronymgedicht. Ja, aber die, also die. Kriegst du das hin, Peter? Ja. Erste Zeile J, zweite Zeile U, dritte Zeile ja, L, vierte Zeile I, nicht. Fünfte Zeile nicht. A, sechste ja, Zeile Juliane, N, siebte okay. Zeile E. Sieben Zeilen. Vielleicht, das wäre doch schön, oder? Dass wenn man vorne so die Zeilen anfängt und runterliest, Juliane da steht. Aber wenn es euch hilft, also sie wird von den meisten Juli genannt, das geht auch noch. Ach so. Kennst, ja, das ist aber euch überlassen hier. Kennst du Hölderlin? April und Mai und Junius sind fertig, ich bin nicht mehr, ich lebe nicht mehr gerne. Wobei es ist ja nicht Juli, aber es ist vor Juli. Quasi April, Mai, Juni. Hm. Ha, ja, bittere die dich, kann man nichts machen. Wollt ihr vielleicht noch ein paar Tipps haben, so? Was Peter, könnte. Brauchst du noch einen Hinweis? Ja, also, natürlich, aber... Also das, was du erst gesagt hast mit den blauen Augen, das ist schon mal so ziemlich richtig. Hat sehr schöne blaue Augen. Von wem denn? Naja, gut, nee, war jetzt nur so ein anderer Gedanke. Von wem sie das blaue Auge hat. Aber okay, weiter, ja, weiter. Blaue Augen, noch was? Romantisch. Auge. Peter, romantisch wird's? Nee? Geht ja gar nicht. Wieso denn nicht? Bei Gedichten sollte man doch gerade denken, dass es romantisch geht, also oder? Ich hätte irgendwie gedacht, dass du dann irgendwie eine Gitarre nimmst oder Schlagzeug oder absolut Crash machst, laut und alles ist hoffnungslos und trotzdem mache ich es nochmal und so. Ach, dann habe ich aber hier ein schönes Gedicht für den Chris von ja. Heine. Entflieh mit mir und sei mein Weib. Ist doch nicht schlecht, oder? Ist sie so ist doof? Willst du jetzt echt so eine doofe Freundin haben? Sie ist doch wohl 16, wisst ihr doch, wie wir sind, so. So. So sind sie. Wisst ihr doch, die denken doch nur an das eine. Vielleicht könnt ihr auch so wissen. Oder an Tokyo Hotel, wie heißen die? Nein, auf keinen Fall. Soll ich den mal so? Hä? Nee. Na gut. Okay, naja, dann. Ein romantischer Siebenzeiler. Ja, Juliane. Ja, genau. Mit blauen Augen. Okay. Die erbaggert werden soll. So ungefähr. Peter, ich beneide dich nicht um deinen Job. Nee. Aber Gott sei Dank ist er auch aber nicht mein Job. Aber mach mal eine Musik. Na, dafür bin ich ja hier der Clown, hab denselben gefrühstückt, einen Schalk im Nacken und immer eine lustige Bemerkung auf die Lippen. Ja. Das ist ohne Spruch, worum man mich beneiden kann. Ja, aber wenn der Chris zum Beispiel eine richtige verzerrte Gitarre hätte und sagt, ey, pass auf, das ist ein Liebessong und das ist einfach, yeah! Und naja, dann machst du ein Stück Butterbrotpapier über den Kamm, hört sich auch an wie eine verzerrte Gitarre. Okay. Peter, du bist hier nicht zum Singen engagiert, du schreibst. Chris, du wartest, ja, oder? Ich warte auf jeden okay, Fall. Und hörst jetzt hier mal schön Heinrich Heine an. Vielleicht alles kannst klar. Du doch noch was lernen. Auch wenn du 16 bist, sollte das selbst deinem Verständnis zugänglich sein. Ich versuch's. Hör genau hin. Bis gleich. Jo. Entflieh mit mir und sei mein Weib und ruhe an meinem Herzen aus. Fern in der Fremde sei mein Herz, dein Vaterland und Vaterhaus. Gehst du nicht mit, so sterbe ich hier. Und du bist einsam und allein. Und bleibst du auch im Vaterhaus, wirst doch wie in der Fremde sein. Mit Tommy Tommy auf einem Sampler, der den Quellen der Musik von Captain Beefheart gewidmet ist. Gimme That Harp Boy heißt der Sampler. Roots of the Captain, Musiken, die Captain Beefheart, wer ist denn Captain Beefheart, zusammengestellt hat. Kann ich jetzt nicht erklären, ist so. So, Peter, wie sieht's aus? Immer werdender. War jetzt ein Siebenzeiler. Ja, immer ist, war, halt, bist du fertig oder was? Ja, ja, klar. Das ist, ach so, naja, Chris. Ist aber wirklich echt schnarrende Gitarre, du musst irgendwas machen. Aber es ist nur ein Angebot. Immer, immerwährender Chris-Jahreskalender. Da kommt Chris vor, Jahreskalender, immerwährender, durchgängiger, immerwährender Chris-Kalender. So. Ist die Überschrift? Ja. Ja, und das steht auch alles da zum Nachlesen, er kriegt's ja, und jetzt kommt es, jetzt kommt es schön. Also Kutter, du wirst dich auf den Rücken setzen, die letzte Zeit ist die wichtigste. Also, Augustane, du Septemberane, du Oktoberane, du Novemberane, Dezemberane, du Januarane, du und du Februarane, du Märzane, du und auch du Aprilane, du Maiane, du Juniane, du Juliane, oh Juliane, oh. Boah, das knallt drin. Ich bin überwältigt. Das ist aber Hammer. Echt Hut ab. Ja, das ist einfach. Das sind einfach die Monats. Ja, war ein bisschen höher gespeist, Juli. Oder? April und Mai und Juni sind nicht. Der Juli ist von selber blau. Ich glaube, der ganze Juli ist ein blaues Auge. Juliane. Oh. Super. Also Chris, dir bleibt nur standard übrig, als Danke zu sagen, und mir bleibt nur standard übrig, als hier Beifall einzuspielen. Ja, super. Wenn das dann nicht wird mit der, dann wenn, ich auch nicht. Wenn das nicht wird, dann kannst du, wie man heute schön sagt, kannst du in die Tolle treten, das oder? Das geht echt wirklich nur mit einer richtigen verzerrten Gitarre. Oh, Juli. Kommt gleich. Ja. Die verzerrte Gitarre, ich hab hier mein... Er muss es bringen. Eins meiner neuen... Also es geht mit aus August Arne los. Du, oh, das kann man richtig... August Arne, du. Yeah. Du September-Rane. Ja. Oh. Okay, du musst ja noch ein bisschen Mühe geben. Der Text alleine macht es nicht. Du hast jetzt quasi die Regieanweisung von Wawrzynek gekriegt. Nee, kann ich euch da wieder vielleicht dafür buchen, dass ihr das für mich performt so? Geht das? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Ey, der macht ja nichts vor. Dann verknallt die sich sofort in uns. Ja. Also das Dämlichste, was du machen kannst, ist uns dazuladen. So. Dann bist du die sofort los, bevor du die überhaupt erobert hast. Ach, der würde uns auch... Wenn du verstehst, was ich meine. Also, ja, genau. Du würdest uns hassen. Du, nee. Ja, du müsstest 2 Baseballschläger mitbringen, weil wir total harte Schädel haben. Die würden dann kaputt gehen. Hm. Okay, Chris, vielen Dank für den Anruf. Du musst noch dranbleiben. Der Mario nimmt deine Adresse auf und dann kriegst du die Sicht morgen, okay? Schöne Weihnachten noch. Dir auch. Tschüss. Ciao. So, Peter, schnell weiter, jetzt kommen gleich wieder Nachrichten, da hast du dann aber wieder ein bisschen länger Zeit zu dichten. Okay? Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Tina. Tina? Ja. Turner! Ja, ist ein bisschen bekloppt gewesen jetzt. Tina, du brauchst dir dicht. Ja, nehme ich an. Weniger. Was heißt mehr oder weniger? Unter den Bedingungen ist Peter Wawrzynek überhaupt nicht bereit zu arbeiten, mehr oder weniger. Du musst sagen, ja, du brauchst dir dicht wie die Luft zum Atmen. Du brauchst dir dicht, um überhaupt noch weiterleben zu können oder irgendwie so. Stimmt's, Peter? Ja. Du musst jetzt die Muse sein, die ihn küsst. Ja. Tina. Ja. Du bist nicht bereit zum Musenkuss, oder? Ich möchte für mich selber ein Gedicht, weil ich noch nie eins bekommen habe und wissen will, wie toll das ist. Aber jetzt wirklich echt 3 Punkte mindestens. Also bei dem Bergsteiger sagt man immer, mit 3 muss man am Hang hängen. Und mit dem 4., also Bein oder Hand, kann man dann arbeiten. Weitergreifen, also. 3 Dinge brauche ich, die du an dir selber schätzt. Wo du sagst, okay, das finde ich toll. Die müssen erwähnt werden, die sollen beschrieben werden, die sollen besungen werden. So. Oder sollen, ja gut, okay, sind Hintergrund gewissermaßen für deine... 3, es können auch 2 sein, das reicht ja auch. In dem Gesicht sollte beinhaltet sein, also die Schwermütigkeit, sag ich mal, aber auch irgendwie der Appell, dass man das doch alles irgendwie schaffen kann. Schwermut einerseits und der Appell, komm aus dem Arsch. So könnte man es auch formulieren. Ja, ist ein bisschen unpoetisch, Peter wird andere Worte dafür finden, aber gut, Schwermut ist ein, oder? Dass man es schaffen kann. Schwermut, dass man es schaffen kann? Was noch? Und wann fällt die Schwermut an? Jeden Tag mehrmals oder nur so am Wochenende? Oder ich weiß nicht. Eigentlich in der Schulzeit. Nicht am Wochenende. Wochenende ist ja dann so entspannen und. Wochenende ist Party, chillen, shoppen. Richtig. Reisen, Musik und alles, was schön ist. Genau. Was sind denn deine Hobbys? Ach ja, ich fahre gerne in Urlaub, ich gehe gerne einkaufen und tanzen und Kino. Nee, sondern? Nee. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Nee, ich bin noch gerade dabei. Also ich das letzte zu lesen? Das letzte zu lesen? Und dann hast du ja vorher noch nie wieder eins zu nie lesen? Wieder. Das ist jetzt das letzte Buch, was du liest? Noch ein Gedicht für ich mich Ich bin selber. Gerade beim letzten Buch. Nee, eigentlich lese ich, also ich habe schon wieder welche neu zum Lesen. Und, was liest du jetzt gerade? Das heißt Name the Baby. Name the Baby? Ja. Und was ist das für ein Buch? Ja, was ist denn für ein Buch? Na, da geht's darum. Das kurze Vornamenfibel oder wie? Nein, es geht darum, dass ein Junge seine Freundin verloren hat und was er nun durchmacht nach dem Selbstmord von ihr. Oh. Ja. Oh ja. Was war das Buch, was du da vorgelesen hast? Cut. Das handelt ja von einem Mädel, wo der Junge Selbstmord gemacht hat und was sie jetzt durchmacht. Nee, das war ein Bericht einer Selbstverletzung. Das ist aber immer so, also. Naja. Sag mal, neigst du aber auch dazu, dir, sagen wir mal, auf dem Unterarm mit so einem Büroklammern rumzuritzen? Na, eigentlich nicht mehr. Nicht mehr? Dann bin ich ja irgendwie ganz beruhigt. Gut. Peter, das sollte ja, doch aber ja, Hintergrund sein. Ja, ja. Die junge Frau braucht ein Gedicht. Ja. Genau. Ja. Genau. Das war jetzt aber auch ein gewisser Trotz in der Stimme. Genau, und jetzt machen wir genau. Musik. Okay. Und okay. Dann geh ich richtig los. Tina, du wartest, ja, bis dein Gedicht fertig ist. Ja. Peter, was guckst du denn so traurig? Ja, weil es waren nur zwei Punkte. Büroklammer reichen. Schwermut, dass man schaffen kann und... Büroklammer auf dem Unterarm? Man kann nicht schaffen? Das hast du ja gesagt. Also. Naja, nein, aber das haben wir doch jetzt hier so aus gemeinsamem Gespräch rausgekriegt. Nicht mehr. Ja. Wie alt bist du denn, Tina? 17. 17, ja, blondes Haar. Nee. Okay. Sondern, welche Haarfarbe? Brünett. Brünett, ist so nett. Ja, Tina, okay, bis gleich. Okay. Tschüss. So, wir hören jetzt hier nochmal, ja, ein schwermütiges Gedicht. Und danach endlich, die muss ja, die legendäre Rubberband, die Schlüppergummiband Jeff St. Pierre und Philipp Antoniades mit Rubber Night, einer Ode an Jimi Hendrix, elektrisch verzerrte Schlüppergummis sind da zu hören. Battle of the Rubber Band heißt quasi die Platte. Vorher aber nochmal Lotte Lenia liest Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne prangen. Abendlied. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod? Und wenn du uns genommen, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbar auch. So, dann mach, also ich fange an, 10, dann musst du weitermachen. Achso, verstehe, alles klar. Okay. So, wir probieren es mal. 10! 9! 8! 6! Wieso 6? Nach 8 kommt 7. 5! Ey, stopp, nochmal von vorn. Also nochmal von 10? 9! Ey, Mann, was seid ihr denn für Flitzpiepen? Wir haben doch gar nicht wieder von vorne angefangen und ihr wollt Wenn ihr wissen wollt, ob die Fritz-Club-DJs den Neujahrs-Countdown sauber hinkriegen, wenn's drauf ankommt, gibt's nur eine Möglichkeit. Ihr feiert Silvester im Fritz-Club. Die erste und letzte Fritz-Silvester-Party in diesem Jahr. Auf allen Fritz-Club-Floors. Denn Silvester muss rocken. Silvester muss shaken. Macha. Und Elektro gibt's auch. Silvester im Fritz-Club. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz vom RBB. 0:36. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Der Streit um die sogenannten Optionstickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist beigelegt. Am Abend einigte sich das WM-Organisationskomitee mit der Verbraucherzentrale. Danach können Fans bis zum 15. April die Option rückgängig machen. Dann bekommen sie Geld samt Gebühren zurück. Wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr in New York hat ein Gericht ein Strafgeld von $1 Million pro Tag gegen die Transportarbeitergesellschaft verhängt. Es folgt damit einem Antrag der Stadt und des Staates New York. Streiks sind in den dortigen Verkehrsbetrieben verboten. Bei dem Aufstand handelt es sich um den ersten Streik im öffentlichen Nahverkehr von New York seit 25 Jahren. In der Stadt kam es zu einem Verkehrschaos. Im koalitionsinternen Streit über die künftige Förderung der Kinderbetreuung hat Bundeskanzlerin Merkel alle Beteiligten zur Mäßigung aufgerufen. Bisher ist keine Lösung des Konflikts erkennbar. Familienministerin von der Leyen bestehe darauf, dass die Kinderbetreuungskosten künftig bis zu einer Höhe von 1.500 Euro im Jahr absetzbar sind. Finanzminister Steinbrück hingegen will die Obergrenze bei 1.000 Euro festschreiben. Zum Sport. Der FSV Mainz, Arminia Bielefeld und der TSV 1860 München haben das Viertelfinale im Fußball-DFB-Pokal erreicht. Die Mainzer besiegten den 1. FC Kaiserslautern nach Elfmeterschießen mit 4:3. Die Bielefelder gewannen gegen den Zweitligisten Unterhaching mit 2:0 und 1860 München gewann in Freiburg mit 3:1. Im Basketball-Julep-Cup hat Alba Berlin seinen ersten internationalen Erfolg seit mehr als einem Jahr erzielt. Die Albatrosse spielten gegen Akademik Sofia 78:74. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären auswärts gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:0 gewonnen. Wetter. Heute Nacht wird es immer weniger regnen und teilweise sogar aufklaren. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 3 Grad. Am Tag ist es wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen steigen auf plus 1 bis plus 3 Grad. Verkehr. In vielen Teilen Brandenburgs kommt es derzeit zu überfrierender Nässe. Bitte fahrt also besonders vorsichtig. A24 Schwerin Richtung Berliner Ring zwischen Pritzwalk und Wittstock-Dosse ist die Autobahn immer noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen glüh. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir hat Humor. Herr von Rebecca, Rebecca im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stoppte Westmittag von Promischoll, der von Rebeck sich beide Taschen voll und kam in Pantinen an Junge daher. So rief er, Junge, bist du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttern, komm mal rüber, ich hab ne Bär. So ging es viel Jahre, bis Lobesan, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagt er von Rebeck, ich scheide nun ab, leg meine Birne bitte ins Grab. Und 3 Tage darauf aus dem Doppeldach raus, trugen von Rebeck ist sie hinaus. Alle Bauern und Bündner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagen, das Herz ist schwer, hieß irgendwo, wer gibt es nun den Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht, ach, sie kannten den alten Rebeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Wärmbau streng verwahrt. Aber der alte, wo, voran im Schauen und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn. Der wusste genau, was er damals tat, als um eine Birne ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus, ein Wärmbau-Sprössling, sproßte aus. Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit läuft es wieder weit und breit. Und kommt ein Junge über den Kirchhof her. So flüstert's im Baume, wisst ihr, ne Bär? Und kommt ein Igel, so flüstert's mit Bär. Komm mal rüber, ich geb dir ne Bär. So spendet Segen noch immer die Hand. Ist von Ribbeck auf Ribbeck, ja, im Havelland. Achim Reichel mit Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und vor allen Dingen mit Peter Wawrzynek, der hier heute als DVD-Dichter vom Dienst hier sitzt und euch noch zu einem letzten besonderen Weihnachtsgeschenk verhilft. Ihr könnt hier anrufen und euch ein Licht bestellen. Ich glaube, es wird jetzt in der verbleibenden 20 Minuten wird's noch eh ein Licht ungefähr geben, oder? Viel mehr sind wahrscheinlich nicht zu machen. Aber erstmal machen wir jetzt das Licht für Tina. Von Tina für Tina, die sich das selber schenken will. Tina? Ja. Sag mal, jetzt leg auch die Büroklammer hier aus der Hand. Genau, Peter, du bist fertig? Ja. Ja. Aber Tina, ich muss dir sagen, also, das ist sowas wie ein Sinngedicht geworden, aber ich würde es nicht so bezeichnen. Es ist aber ziemlich leichte Fallen zwischen Schwermut und Leichtmut und so weiter. Es ist aber, ich habe auch schon drauf geschrieben, beste Wünsche, Tina. Also man muss mit diesem Gedicht umgehen können. Man denkt immer sofort, das ist ja klar. Aber es ist überhaupt nicht klar. Also. Es hat auch gar keinen Titel. Es ja, heißt also immer toll, nur, dass du immer noch die Gebrauchsanweisung zu den Gedichten liefst. Nee, das ist nicht so, weil ich muss ja warnen. Ach so. Ja, junges Leben kann mit solch einem Gedicht beschwert, schwer, leicht umgehen. So ja. Gut, okay. Es ist schwer, leicht. Aber du wirst es auch schon hören. Am leichten Mut finde ich gut, dass er auch schwer sein will. Und wohl auch schwer sein kann. Am schweren Mut finde ich besser, dass ihn der leichte Mut nimmt, so schwer er auch ist. Ohne, dass das Schwere für das Leichte leicht zu verstehen wäre. Für Schwere finde ich es zu leicht, dass es nur durch Abnehmen erreicht, das Leichte. Und leichter wird, statt schwer zu bleiben. Woran man wieder sehen kann, schwer kommst dem Leichten an. Beeindruckend. Ja, aber das ist, wie gesagt, damit Vorsicht im Umgang mit diesem Gedicht. Es könnte. Hast du was da irgendwelchen Beifall einspiele? Tina? Nee, das hier hört sich so. Nee, hört sich nicht nur so. Verdient hat er, oder? Ja, richtig. Yippie! Juhu! Peter! 1-1 dichtet! Spitze! Tina, es war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit Erklärung und sowas, es war sehr schön, mal über schwer und leicht was zu machen. Ja, ja, also du hast ja Schwermut und dass man schaffen kann. Und schaffen kann, ist ja die letzte Zeile, da sieht man, woran man sehen kann, schwer kommst du im Leichten an oder irgend sowas. Man hätte es auch unter anderen Bedingungen, wäre es jetzt, hätte ich angefangen mit dem Leichten oder dem Schweren zu schreiben, wäre die Endzeile gewesen, woran man sehen kann, dass das Schwere dem Schweren oder das Leichte aber dem Schweren. Du bist echt dein eigener Germanist. Ja, Gott sei Dank. Aber Tina, ich habe es gerne gemacht für dich, weil das war schön. Ja, freut mich. Tina, vielen Dank für deinen Anruf. Schöne Weihnachten und Silvester und all sowas. Aber so ein bisschen rührselig bist du jetzt auch geworden. Ja. Wundersam. Ja, ich bin doch total kitschanfällig. Ich kriegst du damit sofort. Ja. Tschüss, Tina. Ich setze dich auf die Warteschleife und muss deine Adresse dem ich Mario. Ich möchte noch Danke sagen. Danke. Ja. Das ging an dich, Peter. Das ist ja dein Dank. Nein, das ging an dich, ging nicht an mich. Okay, tschüss, Tina. Tschüss. So, wie wollen wir jetzt machen? Wollen wir mal hier vielleicht nochmal die Telefonnummer durchsagen und unter den verbleibenden Kandidaten einen raussuchen, dessen Gedicht du am liebsten schreiben wolltest? Ja. Ja? Oder wo dir sofort was einfällt? Aber sofort. Um jetzt vielleicht auch ein bisschen abzukürzen. Ich sag ja nochmal die Telefonnummer. Letzte Chance, hier jetzt nochmal ein Gedicht zu bekommen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt, oh Gott, jetzt hat ihn rausgeschmissen aus Versehen, eieiei. So, jetzt ein Wettbewerb für die, die möglicherweise in die Sicht haben wollen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Olli hier. Olli, du musst jetzt in Kurzfassung sagen, was für ein Gedicht du wünschst. Peter hört sich das an, dann stelle ich den nächsten rein. Peter hört sich das an, den nächsten. Peter hört sich das an, dann noch einen. Peter hört sich das an und dann entscheidest du, für wen du am liebsten jetzt, wo dir am ehesten was einfällt. Wo, sagen wir mal, eine bestimmte poetische Qualität dir sicher scheint, okay? Olli. Ich hätte gern irgendwie ein Gedicht, was wo der Mensch mit dem Tier verglichen wird. Sowas in der Art. Für wen? Für mich. Ach so, das wünsche ich mir, ja. Entschuldigung. Okay. Reicht das erstmal so als Richtung? Gut. Okay, dann setze ich den hier auf die Warteschleife. Dann fragen wir hier mal nach. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin Sebastian aus Cottbus. Sebastian aus Cottbus? Genau, ich hätte gern ein Gedicht für meinen Bruder, Christian. Und da würde ich gern rausgestellt haben, dass er, sag ich mal, wenn er bockig ist, dann ist er bockig. Ja, so auf die Art, ich weiß auch nicht, wie ich das so besser beschreiben kann. Dass er dann schwer, sag ich mal, zu besänftigen ist und nicht mehr dann runterkommt, sag ich mal, von seinem hohen Pferd. Schwierig. Peter, reicht das erstmal so als Richtung? Ja, gut. Gut, warte mal, jetzt wir machen mal weiter hier. Es gibt noch andere Bewerber. Hallo? Ja, Lülle, ich bin Anton. Anton? Ja, aus Berlin. Ja, für wen willst du denn ein Gedicht haben? Ich brauche ein Gedicht für meine fabelhafte Freundin. Und, kannst du noch irgendwas dazu sagen? Du musst es möglichst interessant machen, dass der poetische Ehrgeiz von Wawazinicke weckt wird. Na, ich hoffe auf eure Kreativität beziehungsweise auf seine, weil ich doch ein recht unkreativer Mensch bin und einfach mal ein wunderbares Weihnachtsgeschenk brauche und zwar eigentlich nicht nur eins. Gut, okay, ich setze dich in die Warteschleife. Wawazinek denkt noch nach. Hallo? Ah, nee, hier, falsch. Hallo, wer bist denn du? Ob der mal vorbeikommt, so, ne? Na ja, gut, okay, hat sich erledigt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, ne, oder was? Jetzt haben wir zwischen, ja. Jetzt kannst du dich entscheiden zwischen Olli, der so Mensch-Tier-Vergleich haben wollte. Oder, ach, siehst du, jetzt ist hier eine Leitung frei geworden. Warte mal, dann nehmen wir noch einen vierten drin. Hallo? Nee, gut, okay. Tut. Dann lassen wir es jetzt, belassen wir es bei den dreien, oder? Ja, mach ich Mensch-Tier. Du machst Mensch-Tier. Ja. Das war der Olli. Wo ist er? Hier ist der Olli. Olli? Hallo, das ist aber schön. Hast du Glück, ja. Warte mal, ich muss bloß mal die beiden anderen verabschieden. Bockiger Sebastian. Bruder ist auch in Ordnung, aber wie ja, gesagt, Mensch-Tier ist jetzt, Peter hat sich jetzt für Mensch-Tier entschieden. Ja, ist weil okay? Das Abschlussgedicht ist, also das gut. Ist okay. Okay. Und Anton. Genau, alles klar. Dir schöne Nacht, Mensch. Also okay, dir auch. Tschüss. So. Willst du da jetzt noch was Gesprächsweise klären? Muss ja schon mal Mensch-Tier. Ach so, Mensch-Tier, ja. Olli. Ja. Du musst jetzt noch ein paar Worte verlieren. Ich muss noch ein paar Worte verlieren? Ja, ja. Was muss ich denn so sagen? Ja, ja, Mensch-Tier. Du hast gesagt, für, darüber, dass die Menschen... Für wen ist es? Ja, für mich. Ach so. Ja, ja. Naja, so zum Beispiel... Der feiert dann allein mit sich Weihnachten und dann... Behalten. Ja, so das sieht raus aus. Und, sagt, und dann liegt er unterm Baum, einzigen, der mich wickelt es aus, ist total aufgeregt und freut sich wie irre. Aber hallo. Dass ihm endlich mal jemand ein Gedicht schenkt und so. Ja. Ja. Inwiefern, also ich habe leider gerade erst reingeschaltet, inwiefern muss ich denn noch Worte verlieren? Naja, du musst Wawazinek motivieren, jetzt ein Gedicht zu schreiben. Das ist ja jetzt nicht einfach das so, Thema dass, man aber dass man die Maschine also, anwirft, sondern Mensch, da, Tier, ja. Da braucht man auch noch so eine Herausforderung. Go, so weit, du musst go. Ihn, nee, nicht go, go, go. Nee, sondern so Atmosphäre, Stimmung, in welche Richtung soll das Gedicht gehen? Soll es eher ein moralisches Gedicht sein? Soll es wild assoziieren sein? Gereimt oder ungereimt? So verschiedene Geschichten, also alle. Ungereimt finde ich immer ganz gut, weil das hat immer meist so ein, wie soll ich sagen, was ganz Besonderes meist. Ah, meist ja. Sind die Ungereimten besser als die Gereimten. Und es soll, moralisch auf Verhaltensweisen hinweisen. Die teilweise gleich, zum Beispiel, da habe ich mal was in einer Fernsehserie gehört, das fand ich ganz gut, da hat mal einer so gesagt, wenn jetzt ein Wolf im Wald ein Wolf begegnet, sagt er, ach Mensch, guck mal, ein Wolf, allein dunkel im dunklen Wald nachts. Ja. Aber wenn jetzt ein Mensch allein im Dunkeln einen anderen Menschen begegnet, denkt er, ach, Mörder. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Aha. Also ich schon. Ja, ich auch, aber ich tu nur so. Peter. Nee, ist okay. Ja? Willst du jetzt losdichten? Ja. Gut, nein. Hast du ein Lieblingstier? Lieblingstier? Eigentlich nicht, leider nicht, nee. Also. Das ist schon schwer. Das ist schon ganz der Zeisig, der ist hinten eisig. Ja. Da lasse ich dir freie Hand in der ganzen weiten Tierwelt, die eins rauszusuchen. Aber ich habe mal eine Frage, Kuttner, du hast vorhin was eingespielt, so mit dem Vogel. Gehörte das zu dem Lied Ribbeck oder war das ein extra eingespieltes? Was mit dem Vogel? Gedicht? Nein, das war ein extra Gedicht. Wie heißt es und von wem ist das? Das war Wilhelm Busch. Wilhelm Busch. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Das finde ich richtig. Ach, auf dem Leim sogar. Auf dem Leim. Weg. Genau. Aha, Vogel auf dem Leim. Genau. Das fand ich ja schön. Musste irgendwie nächste Woche nochmal spielen, dass ich es mitschneide. Nein, nächste Woche bin ich nicht da. Ich bin erst wieder in 2 Wochen da oder in 3 Wochen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ach so. Anfang Januar, 5., 6. sowas. Weihnachtsurlaub. Genau. So, na dann harre du mal der Dinge, die da kommen. Warum ziehe ich dichtet jetzt? Und dann ist die Sendung nämlich auch. Aber jetzt ganz kurz nochmal, wie war das? Du hattest einen schönen Satz gesagt, warum Menschen sich mit Tieren vergleichen oder Tieren sich mit, wie war das? Moralischer Verhaltensvergleich zwischen Mensch und Tier. Ah ja. Okay. Okay? Okay. Okay. Dann spiele ich hier nochmal eine Musik, die jetzt seit kurzem zu meiner Lieblingsmusik, weil sie sehr strange, sehr bizarr, a little bit, weil wie gesungene Nachrichten ist von einer Band, die dann den großartigen Namen Necronomicon trägt, eine Platte gemacht hat, die heißt auch ein großartiger Titel, Tipps zum Selbstmord, 1972, ist jetzt nicht so der individuelle Selbstmord, ich meine, sondern der menschheitlich, global, umweltzerstörerische Selbstmord, Necronomicon und vorher nochmal kurz 2, 3, 4 Zeilen von Wilhelm Busch, dann Necronomicon mit Tipps zum Selbstmord, der Song heißt In Memoriam und dann hören wir das letzte Gedicht, dann ist die Sendung schon zu Ende. Wenn alles sitzen bliebe, was wir in Hass und Liebe so voneinander schwatzen, wenn Lügen Haare wären, wir wären rau wie Bären und hätten keine Glatzen. Uns geht es besser, uns geht es besser, uns geht es besser als den anderen. 84% der Erdbevölkerung. Der Bevölkerung verbrauchen 80% der Konsumgüter. Der Konsumgüter werden in Amerika veräußert. Erde leben 3,4 Milliarden Menschen. Musik. davon erleiden 16% Hunger. 35% sind unzureichend ernährt. 33% haben ihr Existenzminimum. 16% sind wohlhabend, sind reich. Ihnen geht es besser als den anderen. 84% der Erdbevölkerung. Das war Necronomicon. Hier ist, wer war da in der Leitung? Hallo? Olli. Wer? Genau, Olli war. Olli, genau. Mhm. So, die Dicht ist fertig. Wir müssen hier Tempo machen. Die Sendung ist quasi fast wie zu Ende. Ja. Also, ich habe mir gedacht, wenn du ja sowieso das nur für dich selber und du des Alphabetes mächtig bist, dann wollte ich dir nur den ersten Buchstaben geben, wenn du so auf dem Rücken liegst und so denkst, ja, feiere ich einfach irgendwie mit mir selber Weihnachten oder... Dann könntest du auch das ganze ABC durchfeiern und ich habe dir einfach für den Anfang irgendwas gemacht und das heißt die AA-Meise. Oh, ist nicht ganz die Ameise, es ist die mehrfach AA-Meise, also die AA-Meise. Mhm. Aber das Gedicht ist wunderschön und wenn du jetzt an B, C, D, E, F, G, H, I, J denkst, ja, dann hast du zu tun bis zum nächsten Weihnachtsfest. Also, die AA-Meise. Die AA-Meise, so viel hat sie im Kopf, geht nie ohne ihren AA-Meisen, Reise nach Topf, auf Reise, die AA-Meise. Schöne Scheiße. Ja. Okay, Olli. Das war ja mal schön, danke. Ja, siehste. Aber jetzt kannst du ja auf dem Rücken liegen und sagen, ja, was denke ich denn zu... Zur B-Meise. Ja. Genau. Olli, vielen Dank. Ich setze dich auf die Warteschleife. Alles klar. Du hinterlässt deine Adresse. Schönen Dank. Tschüss. Damit ist die Sendung zu Ende. Peter, ich bedanke mich herzlich, dass du hier warst. Ja. War großartig. Wir sehen uns nächstes Jahr, kurz vor Weihnachten wieder. Hat mir viel Spaß gemacht. War, glaube ich, eine ganz schöne Sendung. Euch wünsche ich schöne Weihnachten, schöne Silvesterparty, tollen Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß. Wir hören uns dann in 2 oder 3 Wochen wieder. Ich kann jetzt quasi nur ruckzuck Tschüss sagen, weil wir hier schon tendenziell trampeln überholt haben und die Kollegen trampeln. Wir saften, rauchten und waren unglücklich. Und unsere Kinder zeugten wir stets im Stehen. Immer zwischen 7 und 10. So vergingen unsere Tage. Wenn etwas glaubte, wurde erschossen. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Von einem zu dem anderen. Habe ich gehört.